Also ich fange mal hier an mit dem Vortrag, wenn es zwischendrin Fragen gibt, irgendwas unklar bleibt oder jemand meint, da müsste irgendwas gleich näher diskutiert werden, soll er einsteigen, wird so lange unterbrochen, bis die Sache geklärt ist oder bis klar ist, wo es dann im Vortrag eventuell vorkommt. Also unser Thema heute, das Gesundheitswesen, seine Reformen und die Reformdebatte. Es gibt nicht allzu viele Themen, die die Menschheit so intensiv und dauerhaft beschäftigen wie die Gesundheit. Das geht vom Gegenstand des Jammerns bis hin zum Projekt, zumindest bei einigen Leuten, einer quasi fanatischen Hingabe. Es ist jedenfalls ein ziemlich entscheidendes Sorgenkind der modernen Gesellschaft, wie es so schön heißt. Und jetzt ist diese Sache auch ein Sorgenkind der Politik und das schon seit einigen Jahren. Die Stichworte kennt inzwischen jeder, die lauten Kostenexplosion, dieses Ding Gesundheitswesen wäre marode und letztendlich unbezahlbar. Jedenfalls ist das Ding auch einer der politischen Betreuungsgegenstände, wo inzwischen so ziemlich jeder verantwortungsvolle Bürger weiß, es, dieses komische es, geht nicht mehr so weiter. Nicht nur, dass der Normalmensch Kassenpatient sich seit ungefähr 10 Jahren an ständig ändernde Bedingungen von Kosten und Leistungen des Systems, wie es so schön heißt, gewöhnen muss und sich darin zurechtfinden muss. Jetzt hat er seit ganz kurzer Zeit eine neue Reform, die ihn auch teuer zu stehen kommt. Daneben darf er aber richtig interessiert eine Debatte der Politik verfolgen, wo sich die Politiker darüber streiten, ist schon fast übertrieben, darüber debattieren, wie das längst als unhaltbar definierte System des Gesundheitswesens, sagen wir es mal so, durch seine Abschaffung gerettet werden kann. Er darf sich unter den Schlagworten Kopfpauschale oder soziale Bürgerversicherung aussuchen, was ihm mehr Vertrauen zu unseren Politikern abbringt. Ich muss sagen, die Herzog-Merkel-Fraktion mit ihrer Kopfpauschale hat er allein vom Standpunkt des Politmarketings mit dem Namen einfach ein wenig daneben gelangt. Das fiel sogar der Bildzeitung auf, dass man den Namen eigentlich nicht verwenden dürfte, weil er so ähnlich wie Kopf abklingt. Aber egal, auch wenn es nicht Kopfpauschale heißt, das hergestellte Volksvorurteil, das lautet, wie gesagt, es geht nicht so weiter, braucht sowieso eigentlich keine Kenntnis darüber, worum es sich eigentlich handelt. Das Einzige, was man feststellen kann, offenbar will der Bürger die Gleichung sozial ist gleich schlecht, so umstandslos immer noch nicht mitmachen, wie es eigentlich von der Politik gefordert wird. Okay, jedenfalls der Standpunkt ist im Moment Einigkeit in der Politik, eine große Reform muss her. Und dabei soll der Hauptwitz sein, die Abkopplung der Versicherung vom Lohn. Politik hat sich vorgenommen, das Problem zu lösen. Woher kommt das Geld? Wie viel muss man kassieren? Und dann natürlich auch, wofür? Schauen wir an, was unter den beiden Schlagworten jetzt debattiert wird. Kopfpauschale, das ist der Vorschlag der Herzog-Kommission, heißt schlicht und einfach, jeder Bürger, jung, alt, Frau, Mann, Kind, alles egal, zahlt pro Kopf eine bestimmte Summe in eine neue gesetzliche Versicherung ein. Zur Debatte steht im Moment so um die 260 Euro pro Monat. Davon wird für jeden ein Zugang zum Gesundheitswesen, wie der genau definiert ist, ist noch zu debattieren, ermöglicht, das ist die Grundversorgung der Bevölkerung. Bei diesem Vorschlag merkt sogar noch ein Stoiber, dass sowas für einen großen Teil der Leute überhaupt nicht finanzierbar ist. Sogar dem Stoiber fällt ein, dass da so manche Verkäuferin, die er kennt, sich entscheiden muss, ob sie in ihrer Wohnung bleibt oder ihre Krankenversicherung bezahlt. Deshalb fällt ihm sofort auf, dass mit dieser Kopfpauschale das Problem nur auf eine Steuerfinanzierung verschoben ist. Also die Frage eröffnet ist, wie viel schießt der Staat bei diesen Einkommensgruppen bei, und das sind eben nicht wenige, die sich diese Kopfpauschale gar nicht leisten können. Kaum sind Sie bei der Debatte, wie das steuerfinanziert sozial ausgeglichen werden soll, debattieren Sie genau dasselbe, was bei der Bürgerversicherung von Anfang an Thema ist. Darum will ich mich jetzt in der Darlegung auf dieses Ding Bürgerversicherung mal ein wenig kaprizieren. Dieses Ding, auch noch mit dem schönen Vorwort sozial, erscheint manchem als der ganz große Schlag. Alle zahlen, alle kriegen die gleichen Leistungen. Endlich ist das ganze System wieder solidarisch und dazu auch noch sozial gerecht. So wird es vorgeführt. Darum schauen wir mal nach. Das Interessante, überall da, wo die Politik für ihre Bürgerversicherung wirbt, das ist hauptsächlich SPD und Grüne, plaudern sie so manches aus, was am Gesundheitswesen oder Sozialstaat heutzutage als nicht mehr haltbar gilt und was es ist. Das ist ganz lustig, das geht als erstes los mit dem Dementi des Schlagworts Kostenexplosion. Will ich euch mal vorlesen, was die Agitatoren für die Bürgerversicherung da von sich geben. Das Finanzierungsproblem der gesetzlichen Krankenversicherungen und seine Ursachen, da steht unter anderem drin. Seit Jahrzehnten ist der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt weitgehend stabil. Die sogenannte Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist eine Legende. Die Gesundheitsausgaben haben stets im Rahmen der allgemeinen Wohlstandsentwicklung gelegen. Dagegen sind die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherungen kontinuierlich gestiegen. Seit 1960 von damals 7% auf heute ca. 14%. Die Ursachen. Der sinkende Anteil der Löhne am Volkseinkommen und die Zunahme von Selbstständigkeit sowie von Kapital- und Vermögenserträgen führten zu einer übermäßigen Belastung der abhängigen Beschäftigten bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern durch steigende Beitragssätze. Im Sinne einer sich selbst verstärkenden Spirale trägt dieses Phänomen dabei mit zum Abbau abhängiger Beschäftigung bei. Das letzte ist eine kleine Lüge, aber das macht nichts. Aufgrund der seit über 20 Jahren auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich und der gleichzeitigen Beibehaltung der Beitragsbemessungsobergrenze, der Beteiligung an den Kosten des Gesundheitswesens, wird ein immer größer werdender Teil des Wohlstandes von der Beteiligung an den Kosten des Gesundheitswesens ausgenommen. Dadurch steigt die relative Belastung kleinerer Einkommen über den Beitragssatz. Unterhalb der Bemessungsgrenze führen wachsende Armut und eine steigende Zahl von Empfängern von Transferleistungen, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger usw., ebenfalls zu einer Verringerung des beitragspflichtigen Einkommens. Die fortwährende Entlastung der öffentlichen Haushalte zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung, wie zum Beispiel die politische Festlegung nicht ausgabendeckender Krankenversicherungsbeiträge für Empfänger von Sozialleistungen und ähnlichen Maßnahmen, belasten das System zusätzlich, ebenso wie die gesamtgesellschaftlich zu tragenden sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Zwei weitere angebliche Ursachen sind dagegen bisher kaum von Bedeutung. Die Alterung der Gesellschaft, das wird immer vorgeführt, als das wäre unser heutiges sogenanntes demografisches Problem. Also nicht von Bedeutung ist die Alterung der Gesellschaft und der medizinische Fortschritt. Ist ja mal eine Aussage zu der Debatte über das Gesundheitswesen, wie sie immer dann läuft, wenn Sie sagen, das muss unbedingt reformiert werden, das ist nicht mehr haltbar. Schauen wir uns das mal näher an, wie das bisher war. Es gibt einen neudeutschen Ausdruck, die für Arbeitnehmer vor allem Dingen, aber für die Bürger allgemein in Anschlag gebracht wird. Der Ausdruck heißt Human Capital. Vielleicht mancher schon gehört. Das heißt, es ist der Standpunkt, dass der Mensch für Staat und Kapital Teil eines funktionsfähigen Volkskörpers ist. Diese Bestandteile des Volkskörpers unproduktiv zu verschleißen, das gehört sich nicht. Das ist einfach schlecht. Unter diesen unproduktiven Verschleiß fällt natürlich auch die Natur. Und da hat die Medizin einiges geleistet. Alles, was die Natur der Menschheit so antut, wo gar nichts Positives bei rauskommt, außer dass halt die Leute krank sind und unbrauchbar werden, hat sie ziemlich in den Griff gekriegt. Pest, Cholera und so ein Zeug gibt es nur noch in Liedern. Real ist es in modernen Industriestaaten quasi nicht mehr anzutreffen. Nur, stattdessen gibt es jede Menge produktiven Verschleiß der Gesundheit. Wie das genau geht, komme ich gleich drauf. Es ist einfach der Standpunkt Human Capital. Die Leute haben was zu nutzen. Und indem sie was nützen, hat man natürlich ihre Gesundheit als das Mittel dafür zu erhalten. Deswegen die Benutzung der Gesundheit geregelt als, das muss dosiert vor sich gehen. Und da gibt es ja ständig deswegen auch was zu reparieren. Das ergibt einen ordentlichen Massenbedarf an Gesundheit. Und das ergibt auf der anderen Seite einen richtig ordentlich großen Markt. Und dieser Markt kommt lustig zustande. Nämlich auf der einen Seite ist ein Massenmarkt, weil die Gesellschaft, und nennen wir das Kind ruhig beim Namen, die kapitalistische Ökonomie, massenhaften Gesundheitsverbrauch organisiert. Und auf der anderen Seite aber die Pflege der Physis für ihren Verbrauch Privatsache ist. Erstmal. Sodass sich gleich die Frage stellt, wer kann sich denn diese notwendige Ware, diese Pflege seiner physischen Voraussetzungen für Interessen, die an ihm geltend gemacht werden, wer kann sich denn diese Ware sowohl nach ihrem Umfang als auch nach ihrer Qualität überhaupt leisten? Der in dem vorgelesenen, so brav genannte Arbeitnehmer, also der Lohnarbeiter, muss ich sagen, wenn der das könnte, wenn der sich das so einfach leisten könnte, dann müsste er sich den Mist mit der Lohnarbeit erst gar nicht antun. Wenn man ebenso eine Blinddarmoperation aus seinen Reserven bezahlen kann, der hat es nicht notwendig, für die paar Kröten arbeiten zu gehen. Wer sowieso mit dem bisschen Geld, was er kriegt, nichts anderes zu tun hat, als dafür zu sorgen, dass er es halbwegs so einteilt, dass er über die Runde kommt, der kriegt für eventuelle Krankheitsfälle, wenn es ihn mal erwischt, garantiert so ohne weiteres keine Rücklagen hin. Deswegen fühlt sich an dieser Stelle der Staat auch gleich auf den Plan gerufen, und zwar schon seit Bismarcks Zeiten. Ein Mensch, der mit seinem Geld nur knapplichst auskommt, der muss per Staatszwang dazu gebracht werden, solidarisch von seinem Geld was auf die Seite zu tun für diese Notfälle des Lebens. Das Ding heißt insgesamt Sozialstaat. Gesundheitswesen ist ein Bestandteil davon gewesen. Er kriegt also ein Stück seines Lohns gleich gar nicht in die Hand. Das wird an die Kassen überwiesen und daraus organisiert der Staat die Gesundheitsversorgung dieser Leute. Die Leistung, die er daraus kriegt, ist Therapie, wenn es ihn erwischt hat, ist ein Krankengeld, wenn er länger krank ist, also keinen Lohn mehr beziehen kann, also sein Überleben praktisch auf der Tagesordnung steht, und war bisher ein Sterbegeld. Auch ganz lustig ist nämlich eine Auskunft über die proletarische Existenz. Wenn er sein Lebtag geschuftet hat und dann springt er in die Kiste, kann er es noch nicht mehr bezahlen, dass die unter die Erde kommt. Selbst das muss noch solidarisch organisiert werden. Was ist jetzt eigentlich geleistet gewesen mit dieser Organisation des Gesundheitswesens oder des Sozialstaats? Es gibt eine Kasse, in denen kommen die Lohnabzüge rein. Diese 14%, von denen vorher geredet war, sind aufgeteilt auf einen sogenannten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil. Das nennt sich dann solidarisch. Von beiden Seiten kommt was rein. Was ist es der Sache noch wirklich? Es ist nichts anderes als ein Stück Lohn. Dieses Geld muss jeder Unternehmer kalkulieren, wenn er einen Arbeitnehmer beschäftigt. Es ist Bestandteil dessen, was der Kapitalist Arbeitskosten nennt. Damit ist garantiert, dass von dem Geld, was für die Pflege der Arbeiterklasse ausgegeben wird, auf eins sichergestellt ist, das ist ein Geld, das kommt in die Kassen, nur auf einer einzigen Grundlage. Es hat sich gelohnt. Nur der, der sich fürs Kapital rentiert, kriegt einen Lohn. Und nur davon zieht der Staat was ab, um die Kassen zu füllen. Also nur das füllt die Kassen, was vom Kapital als lohnende Kost längst kalkuliert war. Also gibt es auch keine Mark für die Erhaltung der Gesundheit oder vom Kapital her gesprochen für das, was es einkauft, nämlich die wahre Arbeitskraft. Keine müde Mark dafür, die sich fürs Kapital, was für seine Rentabilität nicht rechnet, weil sie nämlich vom Kapital längst kalkuliert ist. Umgekehrt ausgedrückt, die Menschen, die Arbeitnehmer, oder sagen wir einmal die Lohnarbeiter, die für die Produktion des wachsenden Reichtums im Kapitalismus da sind, das sind nämlich die Figuren, die diese Lohnabzüge per Zwang gemacht kriegen, die geht der Reichtum, den sie produzieren, nichts an. Das, was tatsächlich an Reichtum in dieser Gesellschaft geschaffen werden, ist nicht für sie da. Für sie ist das da, was das Kapital als Lohn auszugeben gewillt ist, weil es sie für rentabel herausstellt. Auf die Tour wird eine Zahlungsfähigkeit der Arbeitnehmer organisiert. Hier macht sie der Staat zur Klasse. Da wird eine Zahlungsfähigkeit der Klasse organisiert, die nicht nur schon anzeigt, wie lohnend diese Klasse benutzt wird, sondern wo von Staats wegen für diesen vorher angeführten Markt eine gigantische Masse an Zahlungsfähigkeit organisiert wird. Einfach über die Masse der Leute, die als Lohnarbeiter Mitglieder dieser Kassen sind. Wenn die Masse des Volkskörpers lohnend benutzt wird, ist genug Geld einziehbar, um erstens Entscheidungen über die allfälligen Reparaturmaßnahmen, die dieser Klasse zugutekommen sollen, die sie nötig hat, den Kassen und den dazu berufenen Ständen, ich sage jetzt absichtlich das Wort Stand, komme ich später noch drauf, was ist, also den Kassen und den dazu berufenen Ständen, den Medizinern und den Apothekern zu überantworten und zu überlassen. Es ist auch genug Geld da, um zweitens diese Zahlungsfähigkeit sogar noch für eine weitere ziemlich interessante Sache zu nutzen. Der deutsche Staat hat nämlich mit diesen Kassen und mit ihrem nicht unbeträchtlichen Inhalt eine international konkurrenzfähige Medizinbranche hochgepäppelt, zum Teil richtiggehend hochsubventioniert. Da braucht man nicht nur an die Pharmaindustrie denken, dazu gehören auch so schöne Einrichtungen wie Siemens Medizintechnik und so weiter. Firmen, die über diese Kassen dazu hochgepäppelt wurden, dass sie heute zum Teil weltmarktmitbestimmend zumindest sind. Die Sache hat jetzt aber einen kleinen Haken. Der Haken liegt schlicht und einfach darin, wie das Kapital mit seiner lohnenden Kost Arbeitskraft umgeht. Das Problem wird heutzutage durchaus gesagt, es gibt zu viele Arbeitslose. Das Verhältnis von Beschäftigten zu Nichtbeschäftigten wird zu ungünstig. Beliebt ist, das auf das Thema Demografie zu schieben, weil das ist so schön, wenn man die Jungen auf die Alten und die Alten auf die Jungen hetzen kann. Aber das habe ich ja beim Zitat zur Bürgerversicherung schon vorgelesen, dass das offenbar beim Gesundheitswesen auch eine kleine Erfindung ist. Was los ist, hat ein ziemlich alter Ökonom vor langer, langer Zeit schon aufgeschrieben und hat es genannt das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Der gute Mann hieß übrigens Marx. Er hat behauptet, die Akkumulation sorgt dafür, dass die Kapitalisten in ihrer Konkurrenz um den Markt ständig bezahlte Arbeit, also auch Lohnarbeiter, durch Maschinerie ersetzen und so ihre Konkurrenz am Markt auftoben. Das also einem ständigen wachsenden Reichtum, der sich in Kapital manifestiert, eine ständig steigende Armut auf der anderen Seite gegenübersteht, nämlich in Gestalt dieser Menschen, die vom Kapital nicht mehr als lohnend erachtet werden und deswegen rausfliegen. Das kennt heutzutage jeder als das Problem der Arbeitslosigkeit. Bloß tut jeder so, als müsste das nicht so sein. Oder, muss mich revidieren, heute tut jeder so, dass es so sein muss. Wenn das Kapital aber mit der Lohnarbeit so umgeht, dass immer weniger gebraucht werden für den wachsenden kapitalistischen Reichtum, dann macht es irgendwann diesen Kassen Probleme. Und zwar schlicht und einfach so, wie es da in dem Zitat zur Bürgerversicherung auch stand. So wie bisher das Kassenwesen organisiert hat, ergibt sich für das Kapital was Unschönes. Wenn die, die beschäftigt sind, wenn aus deren Geld die vom Staat für notwendig erachtende Aufrechterhaltung der gesamten Bagage, die potenziell fürs Kapital da sein soll, bezahlt, und das noch so organisiert, dass ein Teil des Geldes, das er einzieht, als Arbeitgeberanteil existiert, also mit steigenden Beiträgen, das quasi als steigender Beitrag auf der Kapitalseite betrachtet wird, dann passiert genau das, dass da, wo das Kapital seine Lohnkosten erfolgreich senkt, indem es die Leute rausschmeißt, per Staatsdekret quasi eine Lohnerhöhung dem Kapital aufs Auge gedrückt wird. Jetzt müsst ihr für die Verbleibenden, die ihr beschäftigt, mehr bezahlen, weil die ja aus den Löhnen von denen ja mitbezahlt wird, was für die anderen, die ihr nicht mehr braucht, gebraucht wird. Das Kind hat einen Namen und der heißt schlicht und einfach Lohnnebenkosten, von denen heutzutage jeder weiß, die sind unhaltbar. Das Urteil lautet also in Wirklichkeit konsequent, nicht wie so oft behauptet, die Arbeiter können sich die Kosten nicht leisten. Ja, die paar Prozent rauf oder runter, es wäre allenfalls mal eine Frage, welche Lohnerhöhung holen wir demnächst raus. Dass diese nicht die tragen könnten, merkt man schon daran, dass es eine Lüge ist, weil alles das, was sie jetzt an Lohnnebenkosten absenken, den Beschäftigten als Abzug vom Nettolohn aufgedrückt wird. Also, die Wahrheit ist, das Kapital müsste sich glatt von Staats wegen mehr Lohn leisten, als es sich leisten will, beziehungsweise als es sich dann leisten müsste, wenn die Beitragserhöhungen nicht wären. Die Auskunft heißt, die Arbeiterklasse, die Versammlung aller Leute, die von ihrem Lohn leben müssen, die wird für das Kapital schlicht und einfach zu teuer. Hier entdeckt der Staat eine Wachstumsbremse. Und da sind sich Politiker ganz sicher. Auch wenn sie nicht wissen, was es ist. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, wie Marx es nennt, das wird weiter gelten. Und deswegen wollen sie das System ändern. Natürlich, um es zu retten. Also, die sind sich sicher, die Arbeitslosigkeit, die jetzt für die steigenden Beiträge sorgt, das Verhältnis von beschäftigten Leuten der Arbeiterklasse zu Nichtbeschäftigten, das wird sich nicht im Sinne der Kasse bessern, sondern es wird sich eher verschlechtern. Und das wissen Sie auch deshalb, weil alle Anstrengungen, die Sie auf der anderen Seite unternehmen, alles, was in der Agenda 2010 bezüglich Arbeitsmarkt und so weiter enthalten ist, dazu führt, dass dem Kapital das Rausschmeißen der Leute erleichtert wird, die schlechter Bezahlen von Leuten erleichtert wird, also alles Kassenbelastungen sind, die nach dem alten System zu Beitragserhöhungen führen müssten. Deswegen sagen Sie, es muss eine Systemänderung her. Wo die hin marschieren soll, kann man an der Debatte jetzt, und ich nehme jetzt mal wieder nur die Bürgerversicherung vor, studieren. Ausgangspunkt bei der Bürgerversicherung. Alle zahlen einen bestimmten Prozentsatz vom Einkommen. Und da meinen Sie in dem Fall wirklich alle Einkommen. Sie nennen es alle 8 Steuerarten. Wenn Sie sowas auf den Tisch bringen, dann fällt Ihnen sofort auf, oh hoppla, jetzt machen wir ja was anderes auf als vorher. Die Kassen werden nicht nur mit Geld gefüllt, das sich als lohnende Kost schon bewährt hat, das ja nur gezahlt wird, wenn Arbeiter sich fürs Kapital rentieren, sondern jede Sorte des gesellschaftlichen Reichtums wird hier plötzlich in Beschlag gelegt, genau wie bei der Staatssteuer. Und deswegen fällt Ihnen auch als allererstes gleich ein, dass man hier unbedingt das Thema Beitragsbemessungsgrenze debattieren müsste. Da fällt Ihnen auf, mein lieber Schieber, gucken wir uns mal so um, schon im mittleren Management in der deutschen Industrie gibt es da Leute, die müssten glatt bis zu 100.000 Euro Krankenversicherung pro Jahr bezahlen. Das ist doch wohl nicht zumutbar. Wenn einer eine Million Jahresverdienst hat, kann man dem doch nicht einfach 100.000 Mark für seine Krankenversicherung abnehmen. Warum nicht? Wenn einer 1.000 Euro verdient, kann man ihm ja 100 Euro abnehmen. Das Geheimnis liegt schlicht und einfach daran, wenn Sie schon sagen, dieses ganze Sozialsystem soll als Bremse unseres Wirtschaftswachstums geändert werden, dann kann man dafür nicht ein Geld nehmen, was für nichts anderes als für Wirtschaftswachstum da ist. Da fällt Ihnen glatt auf, dass Geldsummen auch als Einkommen ab einer gewissen Quantität einen Umschlag in Qualität beinhalten. Was meine ich damit? Der normale Mensch mit seinem normalen Einkommen muss zuschauen, wie er über die Runde kommt. Der gibt sein Geld aus, um zu leben, zu überleben, Konsum. Dann gibt es Leute, die können sich mit ihrem Konsum ja noch so anstrengen, aber ihr Geld dafür auszugeben, schaffen sie kaum. Deren Geld ist für was anderes da. Das nennt sich Anlegen. Deren Geld hat potenziell die Bestimmung, als Kapital zu wirken. Und das sollen sie auch tun. Das bringt nämlich unser Wirtschaftswachstum voran. Und Geld, was als Kapital fungiert, das darf man den Leuten nicht so einfach wegnehmen. Also Beitragsbemessungsgrenze sofort in der Debatte. Was dennoch bleibt, mit so einer Reform, wie sie jetzt in der Debatte ist, beansprucht der Staat für sein Gesundheitswesen tatsächlich einen Teil des gesellschaftlichen Reichtums. Nicht einfach bloß schon längst lohnend gewesene Lohnteile. Deswegen ist es kein Wunder, dass einige an der Stelle, ausgerechnet an der Stelle, gleich anfangen, Sozialismus zu rufen. Die FDPler mit ihrem Pickelgesicht. Schauen wir deshalb auf die andere Seite. Wie sieht es denn auf der Leistungsseite aus? Soll der Staat jetzt wirklich den Reichtum seiner Gesellschaft für die Armut missbrauchen? Muss ich sagen, es ist von dem, warum die Debatte aufkommt, ziemlich unwahrscheinlich. Die Debatte kommt doch nur auf, weil es darum geht, Last vom Kapital zu nehmen. Das, wie es bisher organisiert ist, als Lohnnebenkost sich für als Kapitalkost niederschlagende Aufwendung, hat auch der Staat betrachtet als diese Bremse fürs Wachstum. Da werden Sie jetzt nicht hingehen und sagen, dann müssen wir halt unseren gesellschaftlichen Reichtum hernehmen und die Armen mit versorgen. Beißt sich mit dem Ausgangspunkt. Also, schauen wir mal, wo es lang geht, ist da zu erkennen, wenn die Befürworter, übrigens bei der Kopfpauschale kommt genau dasselbe vor, wo die anfangen, Versicherungen zu beruhigen. Das Geschäft nämlich zu beruhigen. Es gibt einen Punkt, wo die privaten Krankenkassen furchtbar erschrocken sind. Nämlich an dem Punkt, alle müssen Mitglieder dieser Versicherung sein. Ob die dann Kopfpauschale oder Bürgerversicherung heißt, scheißegal. Es ist eine gesetzliche Krankenkasse, die dann für alle da ist. Und bis jetzt gibt es ja private Krankenkassen, in die alle diejenigen Leute, die nicht von Lohn leben müssen, die Beamten zähle ich da jetzt auch mal nicht dazu, die leben nämlich auch nicht von Lohn, sondern von Staatssalär, Also es gibt eine ganze Sphäre, wo die Leute, die nicht lohnabhängig in dem Sinne sind, sich versichern können. Und das ist ein gutes Geschäft in der Gesellschaft. Und die haben sofort geklagt, wenn sowas eingeführt wird, gehen wir sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht. Die werden jetzt beruhigt. Folgende Zitate dazu. Kritisiert wird an der solidarischen Bürgerversicherung, dass damit die privaten Krankenversicherungen ruiniert würden. Was verfassungswidrig wäre. Also Krankenversicherungen ruinieren ist verfassungswidrig. Leute ruinieren ist Marktwirtschaft. Muss man sich auch mal merken. Die Antwort dazu lautet, das Argument ist falsch. Denn durch die solidarische Bürgerversicherung wird den privaten Versicherern ein viel größeres Geschäftsfeld eröffnet. Da ist erst mal baff. Hoppla, wie denn das? Lesen wir weiter. Vollversichert, vollständig privat und Beihilfeempfänger, hier geht es um die Beamten, privatversichert sind weniger als 8% der Bevölkerung, nur die wären betroffen. Die Leistungsausgaben dafür belaufen sich auf weniger als 10 Milliarden Euro, auch kein kleines Geschäftsfeld. Dagegen belaufen sich die Ausgaben privater Haushalte für Gesundheitsleistungen auf über 27 Milliarden Euro, neben der gesetzlichen Krankenversicherung. Wird die Vollversicherung abgeschafft, alles sind dann in der gesetzlichen Krankenversicherung und dafür auch die ambulante Zusatzversicherung, die bisher verboten war, ermöglicht, wäre allein das Feld der bereits heute privat bezahlten Leistungen fast dreimal so groß wie die bisherigen Versicherungssummen der privaten Krankenversicherung. Zum Vergleich, die gesetzliche Krankenversicherung setzt 129 Milliarden pro Jahr um. Nur damit mal Ahnung da ist, was das für ein Markt ist. 129 Milliarden werden da umgesetzt. Übrigens sind etwa 10% der Beschäftigten im Umfeld von dem Gesundheitswesen beschäftigt. Gucken wir nochmal weiter. Ohnehin sind bereits heute die Hälfte der Verträge privater Krankenversicherungen solche Zusatzversicherungen, obwohl diese nur den stationären Bereich abdecken dürfen. Zukünftig würde die private Krankenversicherung nur noch Zusatzverträge anbieten. Dafür auch im ambulanten Bereich. Und jetzt kommt eine ganze Latte, was für Geschäftsfelder hier eröffnet werden. Da sind bestimmte Behandlungsformen drunter, Originalpräparate statt Generika. Ganz lustig, besondere Behandlungen zum Beispiel für Sportler. Besondere Kurangebote. Andere Wunschvorstellungen, deren Notwendigkeit nicht unmittelbar nachgewiesen ist und sicher vieles, vieles andere mehr. Damit wird der privaten Krankenversicherung im ambulanten Sektor ein riesiger, völlig unbearbeiteter Markt eröffnet. An der Fähigkeit privater Anbieter, sich solcher Art veränderten Bedingungen bequem und zügig anzupassen, besteht kein Zweifel. Muss ich sagen, den habe ich auch nicht. Überlegen wir nochmal, was Sie da vor sich geben. Also, es soll in Zukunft eine gesetzliche Versicherung für alle geben. Nicht nur die 90% sind da drin, die bis jetzt in der gesetzlichen Krankenkasse sind, sondern auch alle, die bisher Kunden der privaten Krankenversicherungen waren. Jetzt kriegen die Privatkassen gesagt, euer Markt wird ungefähr 4- bis 5-mal so groß, als er bisher war. Was ist denn da los? Das merkt man an der Liste. Es geht also darum, dass diese Versicherung, solidarische Bürgerversicherung oder wie sie heißen wird, das eröffnet, was die Politik schon längst sagt, was ich gehört. Es geht nämlich nicht um die Krankenversicherung im heutigen Sinn, sondern um die sogenannte Grundversorgung. Der Staat legt fest, für was, für welche Art von Krankheiten, welche Sorte von Behandlung überhaupt für die Funktionsfähigkeit seines Human Capital notwendig und unverzichtbar sind. Alles, was darüber hinausgeht, ist das Feld der privaten Krankenversicherung, das dann, wie Sie so schön sagen, ein riesiger zusätzlicher Markt wird. Und da ist schon klar, da wird allerhand auf die Leute zukommen. Da, wo sie ein bisschen enger an der Sache entlang diskutieren, kriegt man manchmal lange Ohren, was ihnen so alles einfällt. Das Beispiel, das ich vorgelesen habe, besondere Behandlungsmethoden für Sportler. Wird zum Beispiel in der hessischen CDU diskutiert, ob man da nicht bei allen Sportvereinen eine Pflichtabgabe in eine Zwangsversicherung machen müsste, die die Sportrisiken der Sportler absichert. Da merkt man, da wird ein Wahn aufgemacht, Funktionsfähigkeit knallhart zu definieren. Wofür verschleißt der Mensch seine Gesundheit? das dafür, was gesellschaftlich anerkannter Nutzen ist, also in seinem Job oder was sonst ist, oder aus privater Lust und Dollerei. Wenn einer sich aus Spott irgendein Gelenkverschleiß zuzieht, kein Fall für die Grundversorgung. Wenn er sich im Job zuzieht, andere Sache. Kann man jetzt schon sicher sein, dass es in Zukunft bei dieser Sorte Versicherung in jedem Fall, wenn einer krank ist, wenn er zum Arzt kommt, so ein Formular zum Ausfüllen kriegt, das ungefähr dem gleicht, was man heutzutage kriegt im Betrieb von der Berufsgenossenschaft. Wo haben Sie sich die Krankheit eingefangen? Aus welchem Grund? Was haben Sie gerade getan? Um zu unterscheiden, ob es eine Privatsache ist, also ein Fall für eine private Zusatzversorgung, oder eine Sache der Grundversorgung, nämlich in Ausübung seiner Funktionalität. So fangen die an zu sortieren. Da kann man gleich sagen, das wird ein Dauerbrenner. Was wirklich dazu gehört, dass die Leute funktionsfähig sind, wie man es trennt von privater Lust und Dollerei und so weiter, ist ein Endlosgeschäft. Liegt an der Sache, dass das gar nicht so ohne weiteres zu trennen ist. Aber das haben sie trotzdem vor. Also, die Konstruktion einer Grundversorgung wird hier vorgenommen, die der Staat auch für die zunehmende Armut seiner Gesellschaft organisieren will, um auch die Funktionalität der Armut aufrechtzuerhalten. Wenn schon der zunehmende Reichtum seiner Gesellschaft dafür missbraucht wird, dann muss der Sachwalter des Klassenverhältnisses, nämlich unser netter Staat, dann auch entscheiden, was für dieses Verhältnis unerlässlich ist und was nicht. Das gibt die gerade vorher geschilderte endlose Debatte, und zwar je nach Konjunktur. Die Debatte, was ist funktional, was ist privat. Die Debatte, was ist notwendig, was ist Luxus. Welche Medikamente sind medizinisch angesagt und welche sind nur privatem Wohlbefinden geschuldet. Die Debatte um Generika und so weiter. Wie das geht, habe ich vor etwa 4 Wochen im Fernsehen gesehen. War schweineinteressant. Report München bringt einen Bericht mit der Überschrift Luxusmedizin. Da denke ich noch, hallo, jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie in Amerika in so einer Oberklinik sind. Pustekuchen. Die Reporter begleiten eine alleinstehende Mutter, Sozialhilfeempfängerin, einen Tag lang auf ihrem Gang zu Arzt, Krankenhaus, Kinderarzt. Da denke ich, hoppla, jetzt Luxusmedizin. Beim Arzt sagt sie, sie hat viel Kopfschmerzen. Kriegt ein Rezept, da steht Aspirin drauf. Sagt der Reporter, hier, Aspirin. Sie geht von dem Arzt einfach zum Kinderarzt. Das Kind kriegt einen Hustensaft aufgeschrieben. Und dann noch so ein paar Sachen mehr. Der Standpunkt war, haben Sie bemerkt, lieber Kassenpatient, Sie kriegen kein Aspirin. Sie kriegen auch die meisten Hustenmittel nicht mehr. Weil die schon längst gelaufenen Reformen im Gesundheitswesen dieses Zeug als Allerweltsmedizin definiert haben, die Sie gefälligst selber zu bezahlen haben. Dann gehen Sie wieder in die Apotheke, Zuzahlung gibt es keine. Als Sozialhilfeempfänger muss man nichts zuzahlen. Und so weiter. Zum Schluss kommt raus, Luxusmedizin in unserer Gesellschaft kriegt der Sozialhilfeempfänger. Und zwar mit folgendem Vergleich. Die Erklärung kam dann hinterher. Die meisten Kommunen der Republik haben die Änderungen der letzten 10 Jahre am gesetzlichen Gesundheitswesen, an dem, was sie den Leuten an ihrem Nettolohn schon alles aufgedrückt haben, an Zuzahlungen, keine Medikamente mehr verschrieben kriegen, die vorher verschrieben wurden und so weiter, haben das an ihren Sozialhilfeempfängern gar nicht nachvollzogen. Also hat diese gute Frau genau das gekriegt, was der normale Kassenpatient 10 Jahre früher gekriegt hat. Das ist jetzt Luxus. Und genau nach dem Muster wird in der Bürgerversicherung das Thema dann aufgemacht. Was erklären wir zu Luxus? Weil es mir nämlich für den normalen Bürger zu einer Frage des Einteilens seines Geldbeutels erklären. Kann er sich's leisten oder nicht? Worauf will er stattdessen verzichten? So geht die Chose. Die andere Seite ist, dieses Gesundheitswesen will aber auch so aufgezogen sein, dass dieser gigantische Markt, den man ja immer gehegt und gepflegt hat, nicht allzu sehr geschädigt wird. Das Geschäft mit der Gesundheit soll ja weiterlaufen. Deshalb wird, sind die nächsten Ausführungen bei Bürgerversicherung, die neue Versicherung intensivst ergänzt durch Gesundheitserziehung, Anleitung zur Privatvorsorge und Vorschläge, zu, sich auf anderen Märkten was zu besorgen. Wer genug Geld hat, hat sowieso die Freiheit, sich von der wahren Gesundheit das zu kaufen, was er und sein Arzt meint zu brauchen. Die anderen müssen es mit ihrem Geldbeutel abmachen. Aber sie sollen es so mit ihrem Geldbeutel abmachen, dass der Gesundheitsmarkt als Mittel unserer Pharmaindustrie, als Mittel unserer Stände, Ärzte und Apotheker, weiterhin taugt. So, in dieser jetzt gerade geschilderten Trennung von Grundversorgung und ergänzende Leistungen, die dieses riesige Feld der privaten Versicherungen dann abgeben, da entdeckt jetzt so mancher, jetzt geht's los, richtig mit Klassenmedizin. Das ist die Kritik, die hört man vor allem in gewerkschaftlichen Kreisen. Wenn das kommt, dann ist die Klassenmedizin fertig, weil dann ist es tatsächlich so, dass es von davon abhängt, was sich einer leisten kann, also vom Geldbeutel, ob er gesund gemacht wird oder nicht. Dazu muss ich sagen, ja, es ist ein Stück weit was dran. Es wird in Zukunft die Zahlungsfähigkeit bei den Leuten durchaus scheiden, was er in Bezug auf seine Gesundheit geboten kriegt, sich leisten kann und was nicht. Nicht umsonst geht ein Kanzler her, er will nicht am Gebiss die Einkommensklassen unterscheiden können, weil das genau darauf hinausläuft. Wer leistet sich den Eckzahn und wer nicht? Oder wer leistet sich die Zahnersatzzusatzversicherung, wie es später heißt? Ja, sowas wird laufen. Nur, hier Klassenmedizin zu entdecken, im Unterschied zu vorher, wenn man das macht, da muss man erstens einiges verpasst haben an dem, was bisher an Reformen schon lief. Ein Stück weit ist das nämlich heute schon so. Von wegen, und kein Pfennig dazu gezahlt, lang vorbei. Zweitens, wer da sagt, dass sie jetzt anfängt, der hat auch gänzlich verpasst, was das Gesundheitswesen auch in der klassischen Manie des organisierten Sozialstaates wirklich war und wo sein Klassencharakter liegt. Da muss ich sagen, der heute von jedem Alphabeten zu hörende Spruch, eingangs schon zitiert, dass eh so nicht mehr weitergeht, liegt schwer daneben. Denn genau mit diesen Reformen geht es, das Gesundheitswesen, nämlich weiter. Und zwar mit allem dem, was es wirklich zur Klassenmedizin macht. Das wäre dann mein zweiter Teil im Vortrag. Was ist das eigentlich, die Gesundheit, Ihre staatliche Organisation, Ihre Wiederherstellung? Gibt es zum ersten Punkt irgendwelche Kritiken, Widersprüche, Nachfragen? Gut, kann jeder irgendwann einsteigen, wenn er will. Ich mache erst mal weiter. Also schauen wir uns mal an, was das, dieses ES ist, nämlich die Gesundheit im Kapitalismus. Ihr zugehöriges Wesen, nämlich Ihre staatliche Organisation, Ihr staatlich organisierter und betreuter Verschleiß, Ihre Finanzierung über eine staatliche Zwangsversicherung. Wir gehen davon zusammenfassend nochmal zurück auf die Reformdebatte. Also erstens zur Gesundheit. Das ist schon für sich ein Ding. Jeder kennt es, Hauptsache gesund gilt als anerkannter Trost. Wenn einem irgendwas schiefgegangen ist, kommt einer her und sagt, na, Hauptsache gesund. Und jeder nimmt es als anerkannten Trost. Mein Lieblingsspruch, lieber arm ab als arm dran, Den nimmt jeder als Zynismus. Schauen wir uns den Spruch mal an. Hauptsache gesund. Ist merkwürdig. Gesundheit ist schon was Wichtiges. Und zwar insofern, als die Voraussetzung ist für so ziemlich jedes Interesse, was der Mensch haben kann. Eine halbwegs intakte Physis, davon hängt schon ziemlich viel ab, was einer tun kann. Sei es Spaß, sei es Pflicht. Bloß dort reicht gleich daraus eine Hauptsache zu machen, ist schon was Lustiges. Da wird nämlich eine Voraussetzung, eine reine Bedingung für alle möglichen Interessen, wird plötzlich zum Zweck. Und wenn sowas so auf den Kopf gestellt wird, gibt es zu denken. Es gibt einen ersten Hinweis. Wenn das Ding so wichtig ist, dass es sogar zum Zweck wird, eine pure Voraussetzung, dann wird dieses Ding Gesundheit in der modernen Gesellschaft offenbar ziemlich heftig strapaziert. Und zwar so heftig, dass die Sorge um die Erhaltung von diesem Ding, Gesundheit, ein richtiger Dauerbrenner ist. Wie gesagt, nicht wegen Natur, habe ich eingangs schon gesagt. Da hat die moderne Medizin dafür gesorgt, dass es da nicht mehr allzu viel anbrennt. Das Volk wird hauptsächlich geplagt von sogenannten, wie heißt das schon, modernen Zivilisationskrankheiten. Ich habe mir jetzt gestern schnell mal von einem Doc die Hauptgründe für Praxiskontakte der Leute über 40 listen lassen. Baden-Württemberg ist hier die Grundlage. Als erstes, Kreislauf- und Durchblutungsstörungen, Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, Herzbeschwerden, Bandscheiben und Rücken, Magen- und Darmbeschwerden, Schwindelgefühle, Ermüdungsanzeichen, Kopfschmerzen, Nervosität. Das sind die Hauptgründe, wie nenne ich dies, für Arztkontakte. Kennt jeder, das wird benannt als Zivilisationskrankheit. Gucken wir mal einen zweiten Hinweis an, der in dieser Hauptsache mit drin steckt. Das sind offenbar gewisse Einschränkungen der Physis, gewisse gesundheitliche Defekte, funktioniert nicht mehr so ganz. Die sind nicht nur eine Frage hinsichtlich, was geht denn jetzt noch? Für welches Interesse ist denn meine Physis noch brauchbar? Also, wenn ich Arthrosen habe, meine Knie sind ziemlich im Eimer, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich im Winter das Buckelpistenfahren mir noch vornehme. Muss ich unter Umständen sagen, entweder fahre ich auf eine Normalpiste oder ich fahre gar nicht mehr Ski, spiele stattdessen Skat und sowas. Einige Interessen werden tatsächlich beschränkt von den physischen Voraussetzungen. Dann ist es das. Nee, Hauptsache Gesundheit, da ist offenbar was anders los. Da ist offenbar so, dass die Beeinträchtigung der Physis nicht nur dazu führt, dass ich mir das eine oder andere abschminken kann, sondern dazu führt, dass die Leute tatsächlich in existenzieller Not drüber kommen. Was ist das also, was dieses hohe Gut Gesundheit erstens furchtbar gefährdet und zweitens so existenziell macht? In dem Sinne existenziell, wenn es da nicht mehr stimmt, bricht bei den Leuten unter Umständen wirklich Not aus. Auch hier nichts, was ähnlich ist wie diese Ausreißer, die es ab und zu gibt, ein AKW, was hochgeht. Ja klar, da bricht sowohl existenzielle Gefährdung aus, als auch sonst irgendwas. Auch nicht BSS oder SAS, so Klöpse, die es alle Furzlauch mal wieder gibt, wo der Staat einen riesen Aufstand macht, dass das bitte schön sein Volk nicht allzu sehr beeinträchtigt. Die Normalität heißt, wie gesagt, Zivilisations- und Berufskrankheiten. Diese Liste ist da nicht uninteressant. Dann gucken wir uns mal die Gesellschaft daraufhin an. Das Erste, worauf man da stößt, sind Berufskrankheiten. Da ist richtig schön gesetzlich geregelt und anerkannt, dass Berufe so ihre ganz spezifischen und zum Teil ziemlich extremen Verschleißresultate haben. Und zwar vom Bergwerk bis zum Büro. Wenn man sich da ein wenig kundig macht, Internet ist ja für so Zeug immer ganz gut, da findet man die Auskünfte zur Berufskrankheit von den zuständigen Stellen. Berufskrankheiten sind Krankheiten, die sich ein Mitarbeiter durch die Arbeit zuzieht und die entweder in der Berufskrankheitenverordnung verzeichnet oder die nach neuen medizinischen Erkenntnissen durch den Beruf verursacht sind. Gut. Der Verdacht auf eine Berufskrankheit muss der Berufsgenossenschaft gemeldet werden. Die Ursachen der beruflich bedingten Erkrankung sind breit gefächert. Sie reichen von der Arbeit mit gefährlichen Stoffen bis hin zu überwiegendem Arbeiten im Bücken, Knien oder Ähnlichem. So, seit wann macht Bücken krank? Seit wann ist denn Kopfschmerzen, diese Liste, eine Volkskrankheit? Die Ideologie dazu heißt moderne Zivilisation, das wäre halt so. Das ist der Preis des Fortschritts. Die Ideologie sagt nichts anderes als, da gibt es keinen Grund, da gibt es nichts zu kritisieren, das muss man hinnehmen. Im Gegenteil, es wird sogar noch ein Lob des Fortschritts draus. Das geht dann so, dass die Maschinen uns ja schließlich die krankmachenden Belastungen abnehmen. Ich krieg mal glatt erzählt, früher mussten die Leute sich dauernd bücken, heute haben sie Roboter. Da frage ich mich, wieso an Stelle 8 immer noch die Bandscheiben und Rückenleiden stehen. Die Wahrheit ist, die neue Produktivität ergänzt die Liste der Berufskrankheiten ständig. Deswegen ist da ein Kopfschmerz so weit von. Neue Belastungen werden den Leuten aufgemacht, es gibt neue Sorten von Verschleiß. Und das ist ja ganz einfach. Auch hier wirkt dessen, was ich vorher schon genannt habe, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Neue Maschinen sind halt nicht dazu da, den Leuten die Arbeit zu erleichtern. Die sind dazu da, dass sie laufen, dass die Arbeitskraft rentabler benutzt wird, dass Rendite rauskommt. Wirtschaftswachstum oder Kapitalrendite für den Einzelnen, der sie einsetzt. Also, Maschinen sind nicht zum Erleichtern da, sondern je teurer, desto mehr müssen sie laufen und desto mehr muss an ihnen gearbeitet werden von den Leuten, die überhaupt noch arbeiten dürfen. Die Folgen davon sind sogar manchmal dem Kapital nicht gerade angenehm. Kaum haben modernere Industriearbeitsplätze ordentlich um sich gegriffen, mussten sie kleine neue Wissenschaft erfinden, die den schönen Namen Ergonomie hat. Die nichts anderes zum Inhalt hat, als wie sollten Arbeitsplätze bitteschön gestaltet werden, damit sie ein Mensch einen ganzen Tag lang aushält. Da fällt ihnen nicht auf, was die für eine Auskunft über die Arbeit abgeben. Da fällt ihnen nur auf, es wird bisher was versäumt in der Benutzung der Arbeiter. Es wird gar nicht darauf geachtet, dass die wirklich 8 Stunden am Tag, 40 bis 60 Stunden in der Woche, das überhaupt aushalten können. Das muss in den Arbeitsplatz mit hineinkonstruiert werden, das heißt dann Ergonomie. Deswegen sind mit diesen ganzen neuen Ruinierungen an modernen Arbeitsplätzen ja auch alle früheren Arten der Ruinierung von Gesundheit nicht weg. Jetzt gibt es alt und neu in der Berufskrankheitenliste schön flott nebeneinander. Und zwar in der Form, dass die Liste nicht oben abnimmt und unten zunimmt, sondern die wird bloß ständig länger. Die andere Seite ist, und dazu kommt, dass mancher Arbeitnehmer über die Gesundung seines Arbeitsplatzes gar nicht mal so übermäßig erfreut ist. Und das liegt daran, dass auch die Gewerkschaft auf ihre ganz besondere, unnachahmliche Art und Weise den Verschleiß der Arbeitnehmer zur Kenntnis genommen haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn fein säuberlich im Preis für den Verkauf der Gesundheit aufgelistet. Eine Riesenliste von Zulagenregelungen in den Mandel- und Lohntarifverträgen, wo der Verbrauch der Gesundheit in Heller und Pfennig geregelt wird. Gefahren, Erschwernis, Schmutzzulage, Zulage für Dämpfe bis hin zur Frost, Die Latte umfasst allein bei der Metall an die 90 Positionen. Wie viel Pfennig welche Sorte Verschleiß von Gesundheit kostet. Und an manchem Arbeitsplatz, zum Beispiel beim klassischen Lackierer in der Automobilindustrie, hat sich da das Zulagenwesen zu einem erklecklichen Lohnbestandteil zusammensortiert. Und der Wegfall dieses Arbeitsplatzes und das Umgesetztwerden auf einen wesentlich gesünderen hat manchen Proleten deshalb gewaltig geärgert, weil plötzlich sein Lohn nicht mehr gelangt hat für die Abzahlung seiner Ratenkredite. Weil das so ist, fühlt sich auch der Staat hier aufgerufen. Er fühlt sich aufgerufen, den produktiven Verschleiß der Gesundheit zu überwachen. Wie rum ist mir jetzt wurscht, entweder weil die Gewerkschaft offenbar für ein paar Pfennige jede Sorte von Gesundheitsverschleiß regelt und verkauft, oder ob so rum ist, dass die Gewerkschaft sagt, na, wenn der Staat aufpasst, dann bleibt uns ja nur noch die Preisfrage übrig. Es ist scheißegal, wie rum das war. Der Witz ist, dass der Staat sagt, er hat seine eigenen Ansprüche auf den funktionalen Verschleiß der Menschheit. Dass einfach ein Kapital aus seinem Profitinteresse die Leute unmittelbar ruiniert, das will er nicht. Weil von Staats wegen definiert er die Brauchbarkeit der Leute ein wenig weiter. Also mischt er sich in der Frage auch ein. Und dann mischt er sich als erstes ein, neben dem Berufskrankheitengesetz bezüglich, was darf also das Kapital den Leuten so alles zumuten? Da hat er irgendwann mal die schöne Liste der sogenannten MAC-Werte erfunden. Das sind die Werte, in denen festgeschrieben wird, was den Leuten maximal zugemutet werden kann. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen von Gift- und Gefahrstoffen. Die Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die für den Krempel zuständig ist, die das ja untersucht, Festlegungen trifft im Staatsauftrag, wird aber bei denen man nachschaut im Internet, kann man Folgendes sich rausholen. Erstens mal, was sind sie? MAC-Werte geben die höchst zulässige Konzentration von Stoffen in der Luft am Arbeitsplatz an, bei der im Allgemeinen die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt wird. Es sind Luftgrenzwerte, ausgelegt auf einen 8-Stunden-Tag bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die Einhaltung des MAC-Wertes soll vor allem vor Einwirkungen eines Stoffes über die Atemwege schützen. Bei der Aufstellung werden aber auch andere Schädigungsmöglichkeiten, zum Beispiel Aufnahme über die Haut, berücksichtigt. MAC-Werte werden in den technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 und so weiter veröffentlicht. So, jetzt sagen sogar die Herrschaften, die zuständig sind, als Mediziner, Wissenschaftler und so weiter, da immer ordentliche Listen bereitzuhalten und sie zu aktualisieren. Erst einmal, beabsichtigte Neuaufnahmen oder Änderungen bestehender Werte werden im Regelfall ein Jahr vorher angekündigt. Da habe ich mir gedacht, ach schon lustig, jetzt stellen die fest, es gibt seit neuestem in der Fabrikluft irgendein Zeug, was die Leute kaputt macht. Das sagt man nicht weg damit, sondern holla, überlegt euch mal ein Jahr lang, wie wir das auf einen bestimmten maximalen Wert setzen. Weil dass man einfach diese Vernutzung der Leute von heute auf morgen nicht mehr zulässt, ist unmöglich. Arbeitsplatzgefährdend heißt das heutzutage. Aber es geht noch weiter. Durch Umweltgifte sind viele Menschen zusätzlich dauernden Belastungen ausgesetzt. Bei der Festlegung der MAC-Werte berücksichtigt man zu wenig, dass sich der Beschäftigte außerhalb der 8 Stunden Arbeitszeit nicht in schadstofffreier Umgebung erholen kann. Auch gilt der Grenzwert praktisch nur für den gesunden Menschen im mittleren Alter. Hoppla, schon wieder eine Auskunft. Also nicht nur im Betrieb kriegt der Mensch so allerhand zugesetzt, was ihm nicht übermäßig bekommt, ihn ziemlich krank macht. Er hat noch nicht einmal eine Umgebung im Kapitalismus, wo er dann seinen Filter austauschen kann. Jetzt war er 8 Stunden in der Fabrik, hat die Luft dann über seine Lunge gefiltert, meint, jetzt könnt ihr es zu Hause im Wald ein wenig auskotzen, den Filterstaub, Pustekuchen, kriegt er die nächste Portion von was anderem. Also er trifft dann auf eine Natur, die nicht die Produktionsstätte, aber die Müllkippe des Kapitals ist und wo er schon wieder als Filter wirken darf. Weiter, der MAC-Wert ist als Durchschnittswert definiert. Ob kurzfristig höhere Konzentrationen während einer Schicht für die MAC-Kommission als annehmbar erscheinen, hängt von der Dauer, Höhe und Häufigkeit der Überschreitung und vom Stoff selbst ab. Mittlerweile sind für die meisten Stoffe der MAC-Liste solche kurzfristigen Spitzenwerte aufgestellt worden, die zu keiner Zeit überschritten werden sollten, was aber prinzipiell nicht ausgeschlossen werden kann. Nur in Ausnahmefällen jedoch geht der Arbeitnehmer mit einer einzigen Substanz um. Meist werden mehrere Substanzen zusammen oder Stoffgemische wie Kühlschmierstoffe und Benzine usw. so verwendet oder es entstehen beim Umgang mit Gemischen wie beim Schweißen oder anderen Verbrennungsvorgängen zusätzliche Gase. Also, es erst einmal nur festzuhalten, hier wird fein säuberlich aufgelistet, wie Verschleiß von Gesundheit, Ruinierung von Gesundheit, jetzt mal im Hinblick auf, was in der Luft so alles ist, den Leuten zugemutet wird. Punkt dazu, gerade zum letzten. Der Stahlkonzern Klöckner hat vor vielen, vielen Jahren in Bremen ein großes Stahlwerk aufgemacht mit Hochofen und allem Pipapo, weil es damals den Standpunkt gab, Erdöl ist billiger als Kohle, also ist man mit dem Stahlwerk nicht in einem Kohlerevier, sondern möglichst an einem Hafen, wo der Tanker am Stahlwerk anlegt. Inzwischen hat Klöckner einen ökologischen Wandel mitgemacht. Macht sich furchtbar um die Ökologie verdient, weil es nur noch zu 50% Erdöl in seinen Hochöfen verheizt, die restlichen 50% mit gelben Zecken beschickt. Hat den Vorteil gegenüber Erdöl, dass man für die gelben Zecke, wenn man sie in den Hochofen schmeißt, noch was kriegt, wogegen man beim Erdöl bezahlen muss. In diesen gelben Säcken ist nun ein munteres Gemisch von allem möglichen Scheiß. Das hat dazu geführt, dass sie noch die A-Luft erstens neue Filter in ihre Schornsteine beim Hochofen bauen mussten, zweitens ein gigantisches Gebläse unten am Schornstein ansetzen mussten, weil sie mit dem Filter die Luft nach TA-Luftemissionen gar nicht so weit runterreinigen konnten, damit es die Grenzwerte nicht überschreitet. Gibt es eine einfache Lösung. Man erhöht den Luftdurchsatz durch den Schornstein. Und zwar auf etwa das Zehnfache, wie es normalerweise wäre. Dann ist die Prozentkonzentration vom Schadstoff da oben, ja, abnimmt noch, erzählt es so hoch. Schon hält man TA-Luft ein. Das daraufhin, wie die Umgebung vom ökologischen Klöckner betroffen ist. Die andere Seite, ein befreundeter Arbeitsmediziner von da oben, der ab und zu an die Messwerte kriegt, weil er damit was beurteilen muss, hat gesagt, wenn die einen Hochofen anstechen in der Halle, das war einmal in der Woche der Fall, dann kommt von dem ganzen Dreck, was in der Schlacke mit drin ist, einiges raus, wenn das abgelöscht wird, wird immer mit Wasser sofort gekühlt, geht natürlich gewaltig Dampf in die Luft. Da ist eine halbe Stunde in der Halle eine Luft, da arbeiten die mit Masken. Trotz der Masken ist es so, als würden die in der Zeit, die Klöckner arbeiten, 8000 Zigaretten rauchen. Das ist so ein Fall von kurzfristigem Spitzenwert, der aber über 8 Stunden und über 40 Stunden in der Woche gerechnet einen Durchschnittswert ergibt, den der gesunde Mensch mittleren Alters 40 Jahre lang aushält. Also aus diesem Grund sind die MAG-Werte auch bei der Gewerbeaufsicht und bei den Gewerkschaften gut aufgehoben. Die sind dann nämlich auch die kompetenten Entscheider darüber, ob ein Einschreiten, wie zum Beispiel bei Klöckner, opportun ist oder nicht. Nämlich, um Gottes Willen, könnte das was für die Arbeitsplätze heißen. Proleten würden sich bloß wundern, was ihnen zugemutet werden kann. Und zwar im Hinblick darauf, dass es MAG-Werte gibt, wo außerhalb der Fabrik oft schon im Radio käme, bitte schließen Sie Ihre Fenster. Beim Klöckner Beispiel wäre das garantiert der Fall. Es gibt aber welche, wo schon Evakuierungen anberäumt werden würden oder ganze Stadtteile geräumt werden würden. Das Letztere betrifft zum Beispiel die MAG-Werte in Atomkraftwerken. Der MAG-Wert liegt um den Faktor 10.000 über dem, was ein AKW nach außen an Verstrahlung abgeben darf. Da merkt man, was produktiver Verschleiß ist. Wenn Leute von dem Zeug betroffen werden, wo sie gar nicht gerade nützlich sind für Kapitalrendite, dann muss man das schon ein wenig runtertun, was man den Leuten zumutet. Machen sie sich doch gerade für die Kapitalrendite nützlich, dann darf man die Kapitalrendite aber nicht dadurch verunmöglichen, dass man allzu sehr auf die Gesundheit der Leute achtet. Also macht man innerhalb des AKWs einen MAG-Wert, der, was der Geier bei wie viel Millenröntgen liegt, ich weiß es nicht, aber der ist ungefähr 10.000 Mal so hoch wie das, was außerhalb des Arbeitsplatzes, der Staat sagt, was den Leuten zugemutet werden darf. Gut, das wären jetzt zwei Sachen, Berufskrankheiten, Marktwerte. Es ist nicht nur das, dass sie vergiftet werden. Berufskrankheiten ist ja nicht nur vergiften, sondern bestimmte Beanspruchungen im Beruf, Bücken war ein Beispiel und so weiter, führen dazu, dass es in den Berufen spezifische Verschleißerscheinungen gibt. Und der so aus feinste geregelte produktive Verbrauch der Physis hat natürlich seine Folgen. Gehen wir nochmal zum Berufskrankheiten. Das Problem ist, wie stellt man das fest? Es gibt ja tatsächlich, dass Arbeitnehmer ihre Gesundheit ab und zu auf ziemlich unverantwortliche Weise als Voraussetzung privater Ambitionen gebrauchen. Das hatte ich schon mal angesprochen. Und so etwas will auch heutzutage fein säuberlich geschieden sein von dem produktiven Verschleiß der Gesundheit im Dienste am Geschäft. Und deswegen dauert die Anerkennung einer Berufskrankheit manchmal tatsächlich ein wenig länger, als der betroffene Mensch überhaupt noch lebt. Ein Beispiel hier, kenne ich auch aus persönlichen beruflichen Erfahrungen. Es gibt seit fast 10 Jahren einen Streit darüber, ob die sogenannte Lackiererbirne als Berufskrankheit anerkannt wird. Gemeint ist damit Folgendes. Die Leute, Lackierer und auch Maler zum Teil, arbeiten sehr viel mit lösungsmittelhaltigen Sachen, Lacke und so weiter. Diese Lösungsmitteldämpfe, dauernd eingeatmet, führen zu Schädigungen am Gehirn. Es geht kaputt, wird schwammartig. Das sind zum Teil Erscheinungen, die so ähnlich sind wie die BSE-Krankheiten im Gehirn anrichten. Es geht seit 10 Jahren einen Streit darum, ob das eindeutig dem Beruf zuzuordnen ist. Ob man sich nicht anders das auch noch zuziehen kann. Wer weiß, vielleicht haben sie den weichen Keks gar nicht vom Lackieren, sondern vom Bildzeitung lesen. Will ja unterschieden sein. Also, der Standpunkt des Staates hier, es muss eindeutig zuzuordnen sein. Der Mensch macht ja aus privater Lust und Tollerei mit seiner Physis auch allerhand. Wie macht er das? Berufskrankheitengesetz, schauen wir mal rein, Absatz 3. Besteht für Versicherte die Gefahr, dass eine Berufskrankheit entsteht, haben die Unfallversicherungsträger, das sind die Berufsgenossenschaften, dieser Gefahr mit geeigneten Mitteln entgegenzutreten. Ist die Gefahr nicht zu beseitigen, haben die Versicherer darauf hinzuwirken, dass die Versicherten diese Tätigkeit unterlassen. Die Umgruppierung und der Verdienstausfall dadurch bewirken einen Anspruch auf Übergangsleistung. Hoppla, was ist hier los? Kann die Gefahr nicht beseitigt werden? Haben die Versicherer darauf hinzuwirken, dass die Versicherten diese Tätigkeit unterlassen? Ja, jetzt hat sich die Automobilfabrik eine Lackiererei eingerichtet. Jetzt stellen die fest, oh hoppla, da besteht die Gefahr, dass die alle einen weichen Keks kriegen, wenn sie lang genug in der Kabine waren. Berufskrankheitengefahr, Tätigkeit unterlassen, wird jetzt nicht mehr lackiert. So ist das nicht gemeint. Der, bei dem der Keks schon ein wenig weich geworden ist, wo sich also Anzeichen der Betroffenheit des Entstehens einer Berufskrankheit zeigen, der muss dort weg, damit ein anderer dann hinkommt. War mein Beispiel schon ganz zu Anfang. Der bisher lackiert hat, muss da weg, bevor er ein Fall für Kosten, für Versicherungskosten wird. Der kommt aus der Lackiererei raus, weil der so ein bisschen auf die Birne geht, kommt ins Presswerk rein. Das geht nämlich aufs Gehör und das ist ja in der Lackiererei noch gar nicht so richtig beansprucht worden. Dafür konnte der aus dem Presswerk in die Lackiererei gehen, der hat es im Ohr, aber in der Lackiererei muss er nicht viel hören. Job Rotation ist das, ganz modernes Job Rotation. Also, der Lackierer kriegt dann weniger Geld, aber er hat 2 Jahre Anspruch auf einen langsamen Übergang zum dran gewöhnen, dass er in Zukunft weniger Geld hat. Übergangsleistungen heißt das. Also, nicht der Arbeitsplatz wird aus dem Verkehr gezogen. Der Mensch wird da aus dem Verkehr gezogen, damit er weiter verschleißbar bleibt. aber eben auf eine Art und Weise, dass er nicht gleich über den Jordan geht. Gut. Müssen wir den Beispiel erstmal so weit lassen? Das ist die Produktion. Dort gibt es Arbeitsplätze, schlicht und einfach, dafür sollten die Hinweise stehen. Die sind so gesund, dass Leute über 50 sich dort praktisch nicht mehr aufhalten. Kaum reden sie über die Rente, auch ein Wesen, was jetzt renoviert werden muss, sagen sie, ja, über 50 gibt es halt fast niemand mehr, der einen Job hat. Wieso das so ist, meine ich, ist ein Stück weit aufgeklärt. Und auch hier, muss ich sagen, ist der Harz, Harz-Kommission, wenn ihr euch erinnert, der sich sowieso mit den Renten gern beschäftigt und mit dem Arbeitsmarkt, furchtbar produktiv. Er hat auch hierzu über die produktive Ruinierung der Menschheit einen absolut verantwortungsbewussten Vorschlag gemacht. Vorschlag Hartz II. Er hat gesagt, das stimmt, bei VW haben wir auch kaum mehr Leute über 50. Und das muss man verstehen. Über 50 sind sie halt ein wenig kaputt. Die sind einfach nicht mehr so belastbar wie junge Menschen. Darum hätte er folgenden Vorschlag. Wenn die Menschen anfangen zu arbeiten, sagen wir mal so bis 35, da sind sie noch fit und voll im Saft, da können sie. Und da halten sie noch einiges aus. Da sollten die Leute 45 bis 50 Stunden pro Woche arbeiten. Haben sie das so an die 15 bis 20 Jahre gemacht, dann merkt man es ihnen schon an. Dann sollen sie nur noch 35 Stunden arbeiten. Und wenn sie mal 45 sind, dann haben wir sie ziemlich geschafft. Dann waren sie nur noch 30 arbeiten. Das nennt er eine neue Form der Lebensarbeitszeit. Der Mann hat es gefressen, wie es zugeht. Die Ruinierung der Gesundheit als produktiv genutzten Verfügung über das Leben des vom Lohn Abhängigen. Und zwar so, dass er maximal nutzbar ist. Dass das Ganze mit, und dann arbeiten die bloß noch so viele Stunden, eine Fiktion ist, will ich jetzt gar nicht drüber reden. Als ob die, wenn Sie sagen, 30 Stunden die 50-Jährigen dann beschäftigen würden. Alles gelogen. Hauptsache, die Jungen arbeiten 50 Stunden. Das ist die Hauptsache. Mit den Alten sieht man dann schon weiter. Also, so ist sich jeder in der Gesellschaft, wenn er ehrlich ist, ziemlich klar darüber, dass die Ruinierung der Gesundheit eine Veranstaltung der Profitproduktion ist. Und dass da den Leuten allerhand zugemutet wird. Ist das so? Dann haben die Leute in ihrem Privatleben deswegen auch allerhand zu tun. Ich habe eingangs schon mal gesagt, der Verschleiß ist gesellschaftlich organisiert. Die Wiederherstellung, die Reparatur und so weiter, Privatangelegenheit, die findet auch bei Herrn und Frau Arbeitnehmer in der Privatzeit statt, in der sogenannten Reproduktionssphäre. Die haben nämlich dann mit all diesen Ansprüchen, die ihrer Gesundheit aufgemacht werden, damit haben die zurechtzukommen. Und das nötigt ihnen allerhand Kompensationsbemühungen auf. Das Problem, worauf sie stoßen, ist sofort mal Zeit und Geld. Ganz einfach. Wie viel Geld hat man, um sich was leisten zu können? Und wie viel Zeit hat man, um überhaupt was praktizieren zu können? Das kennt jeder, wenn die Leute, die in Arbeit sind, sagen, ausschlafen muss ich am Wochenende. Einer, der im Job ist, mit dem kannst du samstags früh nichts anfangen, weil der muss erschlafen. Muss. Oder wenn man in der Früh das Radio anmacht, Frühstücksradio, da wird abgezählt aufs Wochenende. Noch 4 Tage bis und so weiter. Erholung, ja, die findet im Urlaub statt und das noch staatlich befohlen. Es gibt extra ein Urlaubsgesetz, wo drin steht, der Urlaub hat dazu genutzt zu werden. Wenn das so alles schön geregelt ist, in seiner Privatsphäre hat er das alles unterzubringen, wie er die Ansprüche, die mit seiner Gesundheit veranstaltet werden, kompensiert, dann heißt das ganz schnell, dass alle seine Privatvergnügungen, die er sich noch vorstellen kann, damit in einen ganz schönen Widerspruch geraten. Kennt auch jeder, ganz schnell heißt privater Spaß über die Stränge schlagen. Beim Geld ist es ungefähr das Gleiche. gesunde Wohnung, erwähnt im Grünen, Waldrand in der Nähe. Ja, wer kann sie sich leisten? Beim Essen ist gleich die Kombination von Zeit und Geld. Man muss sich nur mal unsere liebe Verbraucherministerin anhören. Die geht mir sowieso allmählich sowas auf den Keks. BSE-Krise und ähnliches, Lebensmittel. Die kommt mir vor wie die Marie Antoinette vor der Französischen Revolution. Was mich daran erinnert, die hat gesagt, es liegt am Verbraucher, dass er unbedingt das vergammelte, vergiftete, billige Zeug fressen will, anstatt zu den guten Lebensmitteln zu greifen, nur weil sie etwas teurer sind. Marie Antoinette fiel mir deshalb ein, die ist mit ihrer Kutsche und einer riesigen Gefolgschaft ihr Volk besichtigen gefahren. Und unterwegs waren immer wieder welche an der Straße gestanden, die haben nicht gewunken, die haben so gemacht. Und dann hat sie gefragt, was haben Sie denn, was haben Sie denn? Dann hat sie die Auskunft gekriegt, Eure Majestät, die haben kein Brot. Worauf Marie Antoinette gesagt, komm soll, dann sollen Sie halt Kuchen essen. So ungefähr kommen mir die Herrschaften vor. Wenn schon die kapitalistische Produktion aber auf Seiten der Lebensmittel Dreck hervorbringt, und zwar nur aus einem einzigen Grund, weil der schmale Geldbeutel der lohnenden Kost des Lohnarbeiters Geschäftsmittel sein soll, dann kriegen die anschließend den Vorwurf, dass sie den Dreck, der extra für sie produziert worden ist, auch noch fressen. Also kauft er sich das billige Zeug, weil sein Geldbeutel gerade so hergibt, und dann hat er noch nicht mal Zeit, aus dem billigen Zeug wenigstens was Gescheites zu kochen. Das ist Schwachsinn. Antoinette. Muss ich ein Auto oder muss ich bestimmte Freizeit leisten und kann das eben nicht für andere Lebensmittel tun, tut es auch aus freien Stücken heraus und nicht gezwungen, die Scheiße aus dem Aldi oder dem Supermarkt zu kaufen. Ist definitiv selbst gewählt, ob man Cola oder Wasser trinkt. Ist definitiv selbst gewählt, ob man sich mit Snickers vergiftet oder eben nicht. Also da bin ich eben ganz klar von dagegen. Und wenn einer bei Opel in Rüsselsheim rausgeflogen ist, und dann noch Ludwigshafen zur BASS muss, dann entscheidet er sich frei dafür, ob er mit dem Fahrrad noch hinfährt, was furchtbar gesund ist, oder jeden Tag mit dem Auto, was er sich dann auch nur deshalb leisten kann. Die sind lauter Fiktionen, die du aufmachst. Na klar, alles, was der Mensch ausgibt, alles, was der Mensch ausgibt, ist seine freie Entscheidung. Aber alles seine freien Entscheidungen haben alles Notwendigkeiten zur Grundlage. Der muss nämlich nicht nur essen. Der muss auch flexibel sein, der muss mit dem Auto zu dem Arbeitsplatz kommen. Aber keiner muss sich Gucci-Klamotten kaufen. Bitte? Keiner muss sich Gucci-Klamotten kaufen. Also, da muss ich den. Also bei Opel habe ich keinen mit Gucci-Klamotten gesehen. Ja, aber also man sieht schon, dass der Konsum teurer Luxusartikel auf jeden Fall steigt, auch wenn die Konjunktur schlecht ist. Das wundert mich nicht. Also, aber da. Weil Arbeitslose heißt nicht, dass die Leute, die vom Geld machen leben, weniger haben. Was in Boutiquen geht und was sich Porsche kauft, das sind nicht die, die angeschissen sind, wenn die Konjunktur schlecht läuft. Ja, aber das sind auch die Leute, die zu Aldi gehen und da einkaufen. Dass die auch nur zu Aldi gehen, könnte durchaus sein. Ja. Aldi ist ja nicht schlecht, seit Stiftung Warentest Aldi immer in die obersten Kategorien einreiht, sind die da deshalb auch öfters dort, ja. Bloß die Umkehrung, jeder Konsum ist freie Entscheidung, ist ja gerade der Hammer. Der Mensch soll selber auswählen, was er mit seinem Geld anfängt und damit aber allen Notwendigkeiten gehorchen, die ihm aufgemacht werden. Von seiner Freizeitbeschäftigung habe ich noch mehr zu reden. Da gehört nämlich Fitmachen dazu. Und er wird einen Haufen Geld dafür ausgeben, weil das auch seine Verantwortung ist. Was er frisst, ist seine Verantwortung. Wie er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, überhaupt, bist du flexibel oder nicht? Sie haben kein Auto, Sie können gleich wieder nach Hause gehen. Beim Arbeitsamt, gang und gäbe, wer kein Auto hat, kann gehen. Also muss er das haben. Das ist die persönliche Entscheidung, die ich konsum mache und wie ich mich dem Arbeitsamt zur Verfügung stelle. Ja. Ich finde, das ist durchaus korrekt. Natürlich ist das die persönliche Entscheidung. Okay, Sogar die, die unter der Brücke liegen, haben sich persönlich dafür entschieden. Ja, natürlich gibt es Notwendigkeiten, aber die Notwendigkeit definiere ich für mich selbst. Ja. Die Notwendigkeiten definierst du nicht für dich selbst. Die Notwendigkeiten sind, die musst du einfach beachten. Das ist nicht die Definition von dir selbst. Nein, er hat doch recht. Du musst ja gar nicht streiten, er hat doch recht. Du kannst einfach sagen, keiner zwingt dich zum Arbeiten gehen. Ist doch wahr. Da gehst du unter die Brücke, verhungerst, das ist alles deine freie Entscheidung. Dann kriegst du einen Arbeitsplatz angeboten, da verdienst du 7 Euro in der Stunde. Dann hast du eine Wohnung, die kostet dich im Monat 400. Kannst du nicht bezahlen davon. Aber das ist doch deine freie Entscheidung, in der Wohnung überhaupt zu bleiben. So kannst du alles runterbringen. Das ist Marie Antoinette. Frisst doch Kuchen. Heute ist das gang und gäbe, das heißt heutzutage Freiheit. Nein, es gibt kein Anrecht darauf, dass mir mein Leben so alimentiert wird, dass ich mir meinen Luxus leiste. Es wird überhaupt niemand alimentiert. Jeder, der eine Kohle hat, macht sich für den anderen nützlich und sorgt dafür, dass hier der Reichtum wächst. Da haben die Leute überhaupt bloß das Geld her. Das definiert sie als lohnende Kost und dass sie kein Pfennig drüber hinaus zu kriegen haben, als das, was sich für die andere Seite lohnt. Dass eine einzige Firma für eine reine Funklizenz 20 Milliarden auf den Tisch klettern kann, macht die Maßstäbe klar, die fürs Lohnen der Menschheit in der Welt sind. Dafür muss sich Lohn lohnen. Dann sind 2 Milliarden Loch in der Rentenkasse, sind eine Kostenexplosion und unerträglich. Das Verhältnis bei der Bürgerversicherung erinnert es sogar daran. Das Verhältnis von gesellschaftlicher Reichtum und seine Ansprüche auf seine Vermehrung zu dem, was die Leute haben, was sie fürs Arbeiten kriegen, ist heutzutage ein Wahnsinn. Wenn einer einen Arbeitsplatz hat, in 5 Minuten hat er so viel Wert schaffen, wie er verdient. Den Rest des Monats arbeitet er bloß für die Geldbehörde vom Kapital. Das ist die freie Entscheidung. Klar. Er braucht ja gar nicht hingehen. Nein, das ist die freie Entscheidung, ob ich mich abhängig beschäftigen lasse. Das ist die freie Entscheidung, ob ich bei einem Unternehmen arbeite, das nur 5% des Gewinns im Lohn ausschüttet. Das ist freie Entscheidung. Das rechnet doch alles so. Das nein, wir rechnen nicht alle so. Der größte Teil der Wirtschaft funktioniert eben nicht so. Ach, lache ich ja laut. Überall derselbe Maßstab. Dass die 5% den Lohn rausschmeißen, ist die eine Sache. Das spielt auch gar keine Rolle. Aber der Maßstab, dass der Lohn dazu da ist, ein Vermögen aus Vermögen mehr zu machen, der gilt. Natürlich gilt er. So. Da ist mir die Prozentzahl scheißegal. Das ist einfach die Frage, für wessen Kapital ich arbeite. Ob ich so. Das weißt du doch noch nicht mal. Das weißt du noch nicht mal. Natürlich weiß ich das. Ich weiß es sehr genau. Ist überhaupt keine Frage. Nee. Ist es die Entscheidung? Du bist bei keinem Maler in Neukirch. Wer ist das? Ich arbeite für mich selbst. Die Frage ist, für jeden Arbeitnehmer, ich kann mich entscheiden, ob ich mich abhängig beschäftigen lasse und dann kenne ich auch in etwa den Menschen, für den ich Mehrwert schaffe. Und jeder, der ein bisschen denkt, weiß das. Ach, Unsinn. Nein, ich kann mich auch hinstellen und sagen, ich will für mich selber Mehrwert schaffen und mache es in anderen Formen. Gibt es auch. Das ist eine Entscheidung. Wenn ich bei BASF arbeite oder wenn ich bei der Deutschen Bank arbeite, dann weiß ich, ich schaffe für die Mehrwert. Das ist meine Entscheidung, wenn ich den Arbeitsvertrag unterschreibe. So, jetzt und dann kann ich mich dafür entscheiden, vielleicht in der Gewerkschaft mitzuarbeiten und zu versuchen, den Lohnanteil zu steigern. Aber ich kann mich nicht mehr darüber beschweren, dass der Kapitaleigner das Kapital verwendet nach seinem Gewöhn. Aber wie kriegst du überall nein, es ist meine Entscheidung. Wenn ich bei der Deutschen Bank unterschreibe ich, dass sie mit meinem Kapital, das sie aus meiner Arbeit ziehen, das machen können, was sie wollen. Aber was du so gerade machst, Moment, das ist doch mal. Die Entscheidung ist lustig. Das ist das, was wir 95% der Bevölkerung ihr Leben in ihrer Notwendigkeit ist. Jetzt gibt es ein paar Schlaumeier. Das ist die Art und Weise, wie Geld in der Welt vermehrt wird, wie Geld alles regelt und alle Beziehungen definiert, wie Leute in der Masse an ihr Geld kommen. Jetzt gibt es ein paar ganz schlaue Sachen. Ihr Idioten seid bloß so blöd dran, weil ihr euch dafür entschieden habt. Ich bin ein Schlaumeier. Ich arbeite für mich selber. Hier nichts davon. Wenn die 90% Idioten nicht dafür sorgen könnten, dass die 3% Schmarotzer so Lügen tatsächlich finden. Der Schmarotzer unterschreibt natürlich nichts mehr. Sondern er schmarotzt bloß an denen, die ihn anschließend noch als Idioten beschimpfen, die sich freiwillig unter die Knute von BASF begeben haben. Danke, die Leute sind mir lieb. Der normale Arbeitnehmer noch nicht die Flexibilität hat, wie du es gerade sagst. Na klar ist er, frei entschieden dazu. Und zwar nicht, okay, klar. Aber wenn er die Alten nicht vögelt, hätte er keine Kinder. Die müssen einfach. Die müssen. Ja, das geht nicht. Da muss Geld her. Weißt du, was du machst? Du sagst einfach, der hat doch die freie Entscheidung dazu. Aber er hat einfach Notwendigkeit, das zu bewerten. Und jetzt sagst du, klar, die muss dann jetzt seine freie Entscheidung, der völlig Notwendigkeit oder nicht. Du kannst mit so Sprüchen, kannst du zum Beispiel freier Journalist werden. Wenn du die Leute beschimpfst, die das Opfer vom System sind und sagen, es ist alles notwendig und ihr seid eine einzige Kostenexplosion und Idioten auch noch dazu, dann kriegst du ja Geld dafür. Das nenne ich Sparotzer an dem System und die gibt es nicht so knapp. Gute 3% der Bevölkerung sind von der Sorte. Das sind die, die sich dafür entschieden haben, ich gebe mich nicht einem Kapital in die Fänge. Ich arbeite für mich selber, ich produziere selber Mehrwert. Da gehören freie Journalisten und ähnliches Volk dazu. Und so gibt es lauter Nischen, die davon, dass andere Leute das System aufrechterhalten, von dem sie leben. Die leben nämlich nicht von einer vernünftigen Produktionsweise, sondern davon, dass Geld alles bestimmt. Und dass deswegen ein Abfall für sie gibt. Und die beschimpfen dann die anderen Leute. Aber das heißt, es ist dann besser, Kapitalismus zu unterstützen, oder? Also, wer unterstützt sie doch? Diese blöden Sprüche, ist alles freier, diese einzige Unterstützung des Kapitalismus. Die Freiheit, das nicht mehr mitzumachen, haben die Leute dann, wenn sie den Kapitalismus abschaffen. Das als Notwendigkeit, sich vom Hals zu schaffen, ist was anderes als zu sagen, wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Das ist ein bisschen was anderes. Deswegen sollen die Leute so lange wie möglich fürs Großkapital arbeiten. Nein, deswegen sollen sie so schnell wie möglich Revolution machen. So billig ist das. So sehe ich. Das mache ich am besten, wenn ich bei BASF arbeiten gehe. Die Leute haben sonst nichts zu beißen. Wohin sollen sie sonst gehen? Sollen sie Revolution machen oder sollen sie fürs Kapital arbeiten? Sie müssen fürs Kapital arbeiten. Aber dann kann ich keine Revolution machen. Doch, wieso denn nicht? Nur so. Indem sie bei BASF, wenn dein Tag jetzt A bis Hilf steht, auch bei BASF alle Fehler führen. Das letzte Mal vor 50 Jahren. Na klar, du sagst ihnen ja, es ist alles ihre Freiheit. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, dass BMW Geld verdient, beschwert euch nicht. Nein, du sagst, es ist. Ach komm, hör auf der Blödsinnsdebatte. Du sagst, die Leute sind darauf angewiesen, Lohnarbeit zu machen. Es ist die Schweinerei. Und du sagst einfach, sie sind nicht darauf angewiesen. Wovon sollen sie leben? Der Punkt ist doch, solange das System existiert, solange sind sie darauf angewiesen. Solange ist das ihr einziges Lebensmittel. Jetzt mag es ein paar Nischen geben, und vielleicht anders. Aber solange das System existiert, ist es ihr einziges Mittel, ihre Familie durchzubringen, sich selber. Das heißt, der Weg ist Revolution, um aus der Familie rauszukommen. Aber dann geht er den Kultur der Revolution lang. Oder halt unabhängig. Entweder oder, entweder ist ein blöder Kapitalist oder ein blöder Bäcker. Wenn er Selbstausbeutung betreibt und halbwegs über die Runden zu kommen, sich das alles antut, was ansonsten vom Kapital ihm angetan wird, weil der Maßstab der Geldvermehrung auf seinen Scheißladen gilt, dann macht er ein wenig Selbstausbeutung, dann hat er zwar das BASF das Geld dabei verdient, aber er ist trotzdem der Bäcker. Natürlich ist er der Bäcker. Solange es große Mächtige gibt, gibt es ganz viele Bäcker. Aber es gibt, und das habe ich ja nur gesagt, es gibt die Variante, eben nicht fürs Großkapital, nicht für BASF zu arbeiten, sondern zu sagen, es gibt jemanden, der sich genauso ausbeutet wie ich und mit dem arbeite ich zusammen. Ob ich das als Verkäuferin in der Bäckereifiliale mache oder als Geselle mit meinem Maler oder selber als Malermeister. Und dann bist du Gott sei Dank dann in einem Kleinbetrieb, der unter 5 Mann ist, wo viele der Schutzbestimmungen gar nicht gelten, wo dann dein Mehlstaublumme, die du dir bei diesem Bäcker holst, dann zum Schluss dann nicht immer eine Berufskrankheit ist, wie beim Bäcker Müller, der über 20 Anstellen dauert. Dann bist du erst recht der Arsch von dem System, wenn du das machst. Dann hast du nämlich das klare Kapital, der sogenannte Mittelstand, der hat nämlich ein Recht auf viel größeren Schutz. Und dass dem seine Arbeitsplätze gehen und dass die Kohle machen, da gelten noch nicht mal mehr Marktwerte und ähnliches, wie ich jetzt aufgezählt habe. Und der Bäcker holt sich selber genauso seine Mehlstaublumme, wie die armen Würstel, die er noch zusätzlich mit ausbeutet. Das ist eine feine Alternative, oh lieber Gott. Ja, was ist die Alternative? Für die Deutsche Bank zu arbeiten oder für Krupp oder für den Bäcker? Das ist mir scheißegal, das ist alles dieselbe Wichser. Beim Bäcker 4 Uhr aufstehen, im Mehlstaub bei dem rumkrauchen, dein Kreuz mit, auch das muss im Akkord gehen, der beschäftigt nur den Rauchstundenweise. Das kann ich auch bei Kampf machen, das ist auch Großkapital. Ja, es geht schlicht und einfach um die Frage, tue ich als Arbeitnehmer etwas fürs Großkapital oder versuche ich aus diesem System auszusteigen? Nee, beim Kleinkapital. Ich würde jetzt prozedieren, die Revolution gegen das Großkapital und die Abschaffung des Großkapitals kommt in den nächsten 20 Jahren nicht. Das Kleinkapital ist schlimmer noch als das Großkapital. Dieses ganze Zeug, Marktwerte, Staatsaufsicht, Kündigungsschutz, alles Zeug, gilt für die Krauder nicht, und die gehen mit ihren Leuten deswegen in der Regel noch eine ganze Portion beschissener um, damit bei ihnen die Kasse stimmt als die Großen. Weil die haben noch nicht mal das Kapital, die Leute scheint auszunutzen. Dann werden die Leute noch mehr angenommen und noch mehr kaputt gemacht. Die kleinen Bäckerzelle beim kleinen Bäcker sind wesentlich früher noch kaputt, als die, die im großen Betrieb arbeiten. Das ist die absolute Fiktion, dass das Verhältnis von groß und klein wäre. Der Maßstab, dass Geldvermehrung der einzige Zweck ist, um den es geht, der ist bei den Großen wie bei den Kleinen Zugang. Und der ruiniert die Leute. Gut. Gehen wir nochmal auf das, was die Leute, weil sie darauf angewiesen sind zu arbeiten. Ich will hier auch nicht die Leute beschimpfen. Was sie hier betreiben, ist die Notwendigkeit ihrer Situation. Mein Argument ist, die sollen sich überlegen, wie sie die ändern. Und zwar nicht im Verhältnis große und kleine Kapitalisten, sondern sich den Maßstab, dass Geld und seine Vermehrung für alles der Zweck ist, das vielleicht nicht mehr sich antun. Solange sie das tun, haben sie das Problem ihrer Kompensationsbemühungen nämlich am Hals. Und das nicht so knapp. Also, sie haben zu sorgen in ihrem Privatleben, dass der Verbrauch an Gesundheit, der vom kleinen Bäcker wie von der großen Müllermilch an ihnen praktiziert wird, den zu kompensieren, ist für sich aushaltbar zu machen. Und dazu wird der Mensch in einer modernen Gesellschaft ununterbrochen agitiert, angehalten. Kein Fernseher kannst du anmachen, wenn irgendeine Magazinsendung ist, Gesundheit ist irgendwann ein Thema. In der Früh schon, bevor es zur Arbeit geht, machst du ein Radio an, kriegst du Tipps für deine Gesundheit und wie du was zu tun hast. Schlägst du Zeitung auf, mindestens ein Viertel davon ist Thema Gesundheit und wie du damit umgehen musst. Was darf ich fressen? Was muss ich im Winter essen? Was muss ich im Sommer? Wo sind welche Inhaltsstoffe drin? Und so fort. Man kann schon sehen, was los ist, dass es heutzutage ein Renner ist, ein Lebensmittel mit dem Namen zu taufen, du darfst. Ist schon alles gesagt. Was fressen wir heute? Du darfst. Wenn Lebensmittel schon so heißen, dann stehen natürlich auch ganz schnell die Verurteilung von Gesundheitsverbrauch und Gebrauch für die rein private Lust auf der moralischen Agenda. Wenn der Mensch so angehalten wird, dass er seine Gesundheit als Mittel für andere aufrechterhält, dann ist er selber, sie etwas zu strapazieren, natürlich ganz schnell ein Verbrechen. Ja, das unvermeidliche Beispiel in meinem Fall ist natürlich da der Raucher. Da ist vielleicht ein Herz eröffnet, mein lieber Schieber. Als Raucher kennt man das dann. Was dem Menschen so Mack- und Grenzwert geregelt alles zugemutet wird, das geht nämlich alles in Ordnung. Also mein Beispiel aus Bremen, diese 8000 Zigaretten in einer halben Stunde, die müssen halt sein, wenn die gelben Säcke dort verheizt werden. Aber mein lieber Schieber, wenn dann der Mensch auf diese 8000 Stück nochmal 40 aus privater Lust draufsetzt, dann ist was geboten. Was passiert da eigentlich? Wo kommt denn die Hatz her? Da wird uns aufgemacht, ein Verhältnis, eine Scheidung zwischen hinnehmbaren Schädigungen der Gesundheit und kritikablen Schädigungen. Und von letzterem, den kritikablen Schädigungen, da ist der Raucher inzwischen das gesellschaftlich anerkannte Exponat. Dafür steht der. Das wird an dem richtig dingfest gemacht. An dem darf der brave Bürger dann seine ganze Verachtung bis hin zum Hass ablassen. Das ist ein Volksschädling. Also man kann es ja mal entspannt betrachten. Gut, es gibt Leute, die können das, den Rauch nicht ab. Den kann man sich ja einigen. Ich habe hier drin noch keine einzige geraucht, weil ich halt vor die Tür gegangen. Im privaten Bereich kann man sich da auch immer leicht einigen. Ach so, du verträgst den Rauch nicht, dann geh so lange raus auf den Flur. Ach nee, umgekehrt, soll immer der Raucher soll raus, Entschuldigung. Und so weiter. Man kann sich da leicht einigen. Aber die militanten Nichtraucher haben was anderes im Visier. Die toben gar nicht so rum, weil ihr privates Wohlempfinden beeinträchtigt ist. Das ist wirklich billig zu regeln. Kannst du eine Zigarette woanders hinhalten, kannst du draus rauchen und so fort. Die haben was anderes im Visier. Der Raucher steht für ein Recht, nämlich das Recht auf unversehrte Gesundheit. Das haben sie auch vom Staat erst beigebracht gekriegt. Aber das, was sonst in der Gesellschaft nirgendwo gilt, das Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, jedenfalls nicht dort, wo sie den fremden Zwecken ihre Gesundheit zum Vernutzen abliefern, an dem dürfen sie es endlich mal austoben. Endlich haben sie einen erwischt, der ihnen das Recht auf Gesundheit streitig macht. Und da geht's los. Da wird gehetzt. Ausgerechnet dem kleinen Würstel, der Zigaretten rauchen will, gegenüber wird dieser Standpunkt aufgemacht und staatlich belobigt. Und das als Rechtsschutz des Bürgers auch noch an dem vorgeführt. Also auf der einen Seite Marktwerte, Berufskrankheitenliste und der ganze Scheiß. Auf der anderen Seite, wenn ihr an erwischt in einem öffentlichen Gebäude mit einer Zigarette, das ist eine Sache, die ist schon fast für den Staatsanwalt. In Amerika ist es ja schon soweit. Da darf dann richtig das aufgemacht werden. Der Raucher verqualmt unser Geld und macht uns mehr krank. Der liegt der Krankenkasse auf der Tasche und wie die öffentliche Hetze noch so weitergeht. Ich will die Gegenrechnung jetzt ja gar nicht aufmachen. Ne? Ich meine, Sie sollten einfach mal rechnen, wenn Sie immer behaupten, der wird krank, dann stirbt er früher. Und was ist mit der Rentenkasse? Die ist doch entlastet, oder? Außerdem rauchen wir inzwischen schon für Afghanistan und ab nächsten Jahr rauchen wir auch noch für die Existenz eines Gesundheitswesens. Wir sollen mal aufpassen, ob nicht zum Schluss das Bruttosozialprodukt überhaupt von Rauchern letztendlich abhängt. Also, die Hetzer sollen mal aufpassen. Der Raucher ist jetzt für diesen Standpunkt, das Exponat für den Standpunkt, hat der Mensch überhaupt das Recht, mit seiner Gesundheit so unverantwortlich umzugehen? Welche Last macht er damit der Gesellschaft auf? In Bezug auf Krankenkasse, seine Brauchbarkeit, Abzug am Bruttosozialprodukt, das er angeblich bildet und so fort. Das ist das Exponat. Und ich habe darauf hingewiesen, in der Debatte um die Bürgerversicherung, da gibt es noch einige andere Raucher in 0, nichts. Da gehört nämlich dann auch der Sportler dazu, als Beispiel. Dieser Wahn, wir scheiden mal, wo die Menschen ganz unverantwortlich ihre Gesundheit aus reiner Privatinteresse, aus reiner privater Lust benutzen und damit natürlich ein Stück weit beeinträchtigen, das muss man ihnen selber aufbrummen. Das wird allgemein gut. Deswegen ist der Raucher nur ein Exponat. Okay. Nächster Punkt. Diese ganzen privaten Kompensationsbemühungen bis hin Gesundheit schon als Volkssport zu inszenieren, die kriegen natürlich die Kompensation von dem, was ansonsten mit den Leuten angestellt wird, nicht hin. Also, was passiert? Wie schon gesagt, vom Kassenwesen her, der Staat organisiert die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Leute mit dem Auftrag, Volksgesundheit soll sein. Dafür hat er seine entsprechenden Dienstleister, die mit diesem vom Staat so organisierten Gesundheitsmarkt dann ihr Geschäft aufmachen. Und die Typen sind deswegen auch in den Status eines Standes erhoben. Das ist der Ärztestand und der Apothekerstand. Warum sage ich zu denen Stand? Name ist überkommen aus dem Übergang vom Feudalismus in die bürgerliche Gesellschaft. Der Witz dran ist, hier hat der Staat Berufe entdeckt, wo er verlangt, dass das ganz normale Geschäfte machen in seiner Gesellschaft, wie es gang und gäbe ist, wie es der Berufsstand also auch macht, bei denen aber verbunden sein soll mit der Erfüllung eines höheren Staatsauftrages oder Staatszweckes. Das hat er mit Ärzten, mit den Apothekern, mit Rechtsanwälten, mit Architekten und so weiter. Die sind alle Stände, die besondere staatliche Verpflichtungen mit ihrer Geschäfterei mit erfüllen müssen. Und der Staat deshalb auch bestimmte Regelungen in ihrer Geschäftemacherei trifft, die die Geschäftemacherei auch ein wenig erleichtern, Einschränkung der Konkurrenz und so weiter. Bei den Ärzten hat er das so geregelt, dass ihre Geschäftemacherei gleich über ihren Verband abgewickelt wird, jedenfalls in der Hauptsache. Dafür gibt es so eine kassenärztliche Vereinigung, die macht mit den Kassen aus, was für die ärztlichen Leistungen so in der Regel bezahlt wird. Gut. Dieser Arzt ist jetzt furchtbar gefrockt bei dem, was an Gesundheitsverschleiß so alles inszeniert wird. Da kommen die Leute hauptsächlich nach der Liste, die ich am Anfang schon mal vorgelesen habe. Mit Kreislauf- und Durchblutungsstörungen, Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, Herzbeschwerden und so weiter. Diese Hitliste. Was macht der Arzt jetzt mit ihm? Er behandelt ihn. Und zwar ohne Ansehen der Person. Der Arzt stellt eine Diagnose. Was haben Sie? Was ist therapeutisch zu tun? Nichts Klassenmedizin im Punkt von reich-arm. Nicht im Sinn von, bitteschön, wo sind Sie versichert? Wie sieht Ihr Bankkonto aus? Was können Sie sich leisten? Sondern was haben Sie für eine Krankheit? Welche Therapie gibt es dafür? Wo das herkommt, die gesellschaftlichen Ursachen, sind ihm erstmal ein wenig wurscht. Eine Arthrose ist eine Arthrose, ob sie vom Arbeiten kommt oder vom Skifahren. Der Arzt kümmert sich dann darum, wie man die Sache entweder beseitigt, lindert oder aushaltbar macht. Aber schon in seiner Diagnose kommt der Arzt ganz schnell drauf, dass es zwischen den Leuten durchaus Differenzen gibt. Es gibt nämlich da eine Sorte Dauerkunden bei ihm. Die kommen immer wieder. Und diese Dauerkunden sind die, die hauptsächlich wegen dieser Liste kommen. Und bei diesen Dauerkunden kriegt er auch noch mit, dass es bei denen noch einen besonderen Maßstab in Bezug auf ihre Gesundheit gibt. Normaler Mensch denkt, ja, Gesundheit, was ist das? Entweder bin ich krank oder bin ich gesund. Es gibt tatsächlich noch was dazwischen, was der Arzt dann auch ganz schnell weiß. Dafür gibt es nämlich den gelben Zettel. Das ist nämlich die Differenz nicht von gesund und krank, sondern von arbeitsfähig und arbeitsunfähig. Ein wenig ein anderer Maßstab, dem sich der Arzt hier auch anbequemen muss. Und er kommt auch drauf, dass die Ursachen, die so manchen zu ihm bringen, durchaus auch was mit seiner Lage und seinem Job zu tun hat. Ein befreundeter Arzt von mir, der fragt die Leute schon, was sie treiben, und das machen andere verantwortliche Ärzte auch. Und da kommt einer mit einer Schulterarthrose und dann fragt er ihn mal, was er so den ganzen Tag treibt. Er ist im Lager beschäftigt und muss Zeug verteilen. Da hat er mal Zeit nachgerechnet, da kommt er glatt drauf, der Mann schleppt jeden Tag 40 Tonnen von A nach B. Als er dem das sagt, hat er an, der arbeitet bloß, sagt, hey, stolz, wie Nachbars Bimbo war er da drauf. Also, dass hier Verschleiß organisiert ist, dass sich das an den Leuten auswirkt, kriegt der Arzt allemal mit. Was tut er? Er hilft den Leuten. Er hilft den Leuten, indem er sie entweder gesund macht, indem er bei solchen Sachen, bei dieser Arthrose zum Beispiel, für Linderung sorgt. Wegkriegt er die nicht, eine Arthrose ist ja leichter wegzukriegen. Aber es gibt wunderbares Zeug heutzutage, wo man mit einer Arthrose bloß noch aushaltbare Schmerzen hat. Der Mann kann nach einer Woche wieder hingehen, kann seine 40 Tonnen von einer Ecke in die andere weitertragen, bis irgendwann das Ding restlos im Eimer ist. Das ist ein kniffliger Punkt. Er hilft dem Menschen. Er hilft ihm wirklich. Und zwar mit dem Bedürfnis, seine Physis weiterhin zum Markt tragen zu können. Weil er ja ganz freiwillig sich das ausgesucht hat, dass er davon leben will. Der weiß nämlich ganz genau, wenn er so kaputt ist, dass er nicht mehr antreten kann, dann fängt für ihn die existenzielle Not an. Dann fliegt er irgendwann raus, selbst wenn seine Krankheit zu auffällig wird. Selbst wenn er beim jedes Mal, dritte Mal nach der Kiste packen, aussagt und das sich raushängen lässt, schmeißt ihn der Betrieb unter Umständen vorsorglich raus, bevor er ein Versicherungsfall wird. Der weiß, an seiner Physis hängt seine Existenz und der Doktor ist gefragt, es ihm weiterhin zu ermöglichen, die Ziel zum Markt zu tragen. Er hat sich halt so blöd ausgeguckt. Und hier ist der Arzt nur Helfer. Und genau dort drin liegt das, was ich Klassenmedizin nenne. Er sorgt dafür, dass die ihm vorausgesetzten Interessen, die so gehen, wie ich sie geschildert habe, wo Gesundheit als Ware verbraucht wird, wo die Folgen die Leute als ihre Kompensationsbemühungen dann aufgeknallt kriegen, wo sie in die Not gesetzt werden, ihre Physis auch bis zum letzten Zipfelverschleiß noch hinzuschleppen, weil sie nichts anderes zum Leben haben. Er sorgt dafür, dass das genau geht. Und dafür verdient er das Vertrauen von allen. Ziemlich klassenunabhängig. Und ist dafür genau der richtige Dienstleister, dass das auch weiterhin so geht. Ich werfe ihm nicht vor, dass er das tut. Die Leute brauchen das. Ich werfe ihm vor, dass er das in Ordnung und für normal findet. So ist er Diener der Klassengesellschaft. Wenn er wirklich etwas dagegen hat, dass so mit der Gesundheit der Leute umgegangen wird, kann er als Mediziner ziemlich wenig dagegen machen. Dann muss ich was anderes suchen. Zum Beispiel ihnen erzählen, was sie für einen Fehler machen, wenn sie sich freiwillig so einen Job aussuchen. Das meine ich den Job Lohnarbeit, nicht die 40 Tonnen. Also, Klassenmedizin ist die Medizin in dieser Funktion. Diese Latte, Gelenkbeschwerden, Herzbeschwerden, Bandscheibenrücken, Magen- und Darmbeschwerden, da merkt man schon, wie der Verschleiß der Gesundheit bei den Leuten selber ankommt als Problem ihrer weiteren Verkäuflichkeit. Kann ich meine wahre Arbeitskraft überhaupt nur weiterhin zum Markt tragen? Kaum merken sie, dass sie beeinträchtigt sind. Auf Nachfrage sagen die das dann, kriegen die Leute zusätzlich Angst. Das macht ihnen Stress, das macht ihnen zusätzliche Krankheitssymptome. Kaum haben die es lang genug im Arm, obwohl sie im Lager arbeiten, haben sie es in 0, nichts am Magen. Medizin ist prima, der Arzt hat aber was für den Magen. Früher solche Stresssymptome, Gefahr von Magengeschwüren. Heutzutage gibt es wunderbare Tabletten, da wird halt die Magensäure ein wenig abgezählt, dann hält er das aus. Dann kriegt es der Arzt hin, dass er immer mehr von dem Zeug aushält, dass er sich hinschleppen kann, dass es geht, bis er endgültig am Arsch ist. Und dann als alter Knacker, dem seine Gesundheit dann ausgiebig vernutzt worden ist, noch nicht mal dann den Spaß an seiner Rente haben kann, weil seine Füße so weit ruiniert ist, dass mit Spaß eh nicht mehr viel los ist. Darin liegt das wirkliche, klassenmäßige an der Medizin. Der Medizin selber. Und nicht daran, dass der Doktor dauernd fragen würde, kannst du das auch bezahlen. Das kommt jetzt mit der neuen Reform dazu. Das ist aber nicht der eigentliche Witz. Früher sind Leute zum großen Teil gar nicht so alt geworden, weil sie das Kapital schon mit 40 kaputt gemacht hatte. Es ist nicht zuletzt ein Verdienst der Medizin, dass die Leute das wirklich alles aushalten, was ihnen heutzutage so zugemutet wird. Okay, ich will mir hier einen Punkt machen. Vielleicht kommen noch so ein paar Punkte in der Debatte. 2 Stunden ist ja lang genug gelabert. Okay, gerade zum letzten Punkt gibt es da Einwände. Ich wollte auf einen Punkt hin, damit es nochmal klar ist. Der Vorwurf Klassenmedizin kriegen Mediziner immer, wenn sie den Verdacht aufgemacht kriegen, sie würden nicht helfen, sondern sie würden ihr Helfen sortieren nach, wer kann sich das leisten? Wer hat Kohle und wer nicht? Also klassisch in Privatpatient, Kassenpatient. Klar fragen die immer, wie sind sie versichert? Das ist aber nicht der Witz. Es gibt schon Ärzte, die die Menschen ein wenig anders behandeln, je nachdem. Aber jetzt nicht behandeln im medizinischen Sinn, sondern im Marketing-Sinn. Hier wird ein bisschen mehr auf Bad kommen. Bei manchen haben sogar ein eigenes Wartezimmer. Aber in der medizinischen Behandlung sind die Differenzen nicht allzu groß. Der Witz liegt in dem Punkt, dass Sie der Diener der Interessen sind, und zwar von beiden Seiten, Kapital und Arbeitern, die das Ding Gesundheit als Geschäftsmittel gebrauchen und vernutzen. Die einen für ihre Rentabilität, die anderen notwendigerweise als ihr Verkaufsgut, was sie den anderen zur Verfügung stellen und an die verkaufen müssen. Beide in Sorge, dass das so gut wie möglich als Ware im Verbrauch erhalten bleibt, wieder reproduziert wird und solange es geht, noch halbwegs repariert wird. Dem zu dienen, das ist das Klassenmäßige an der Medizin. Darauf wollte ich raus. Mit der neuen Reform kommt natürlich schon noch was Neues dazu. Die Bürgerversicherung einführen, dann kommt schon dazu, dass es sogar Punkte gibt, wo der Arzt sagen muss, und der bezahlt ist. Das kommt dann schon noch dazu. Aber ob das dann überhaupt erst die Sache unerträglich macht, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Einwände, Ergänzungen. Jeder zahlt dasselbe, gerecht ist es für dieselbe Leistung. Jeder zahlt eine Leistung der dieser Grundversorgung. Jeder dasselbe. Wenn eine Familie mehrere Mitglieder hat, muss er mehrfach der Beitrag bezahlt werden, weil er mehrfach die Leistung beansprucht wird. Von dem Punkt kommt es jetzt gleich drauf zu sagen, oh hola. Das heißt sofort, mindestens 60% der Bevölkerung können das nicht bezahlen. Vierköpfige Familie, viermal Jobpauschale, 1000 Euro für die Krankenversicherung. Der kostet ein Facharbeiterhaushalt nur bezahlen. Also kommt es sofort raus zu sagen, gut, oben bei den Reichen kein Problem. Die geben ihr Lecktakt doch nicht mehr zu viel aus. Die haben sogar von dem Gesetz, ihre Versicherung kostet viel Geld übrig für die Privatversicherung. Für die wird die Krankenversicherung ziemlich billig sein. Aber unten, bei den Armen, die wir bisher aus ihrem Lohn so schön fit gehalten haben. Da wird es eine Staatsaufgabe, dass das überhaupt geht, dass die überhaupt mehr leben können. Das heißt, man muss gestaffelte Steuerzuschüsse in diese Versicherungen vorsehen, damit die kleinen Einkommen überhaupt in der Versicherung ihren Platz kriegen können. Wie das dann aussehen soll, hat sich keiner weiter darüber geäußert, aber dass das eine Notwendigkeit ist, wissen Sie. Ist dem Stoiber seine Idee gleich gewesen. Dann ist aber vollkommen klar, wenn es eine steuerfinanzierte Geschichte wird, zum einen Teil, dann muss der Staat aber ganz genau festlegen, was dafür überhaupt an Leistungen gewährt wird. Weil es ist unmittelbar seine Kost. Es geht unmittelbar auf seinen Haushalt. Und da ist eine Leistungsbegrenzung von dem Standpunkt aus für jeden Politiker die absolute Notwendigkeit. Weshalb der Stoiber auch gleich gesagt hat, am Herzog passt ihm nicht, dass die Kleinen nicht bezahlen können. Es wird deshalb eine Frage des Staatshaushaltes und noch keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wie die Begrenzung der Ausgabenseite beim Staatshaushalt dann geregelt ist. Das heißt, wie die Grundversorgung überhaupt aussieht, was dafür gibt und was es nicht gibt. Bürgerversicherung geht genau von der anderen Seite. Es zahlt jeder bloß prozentual. Damit kann sie sich in Klammern fast jeder leisten, weil je weniger einer verdient, desto weniger muss er ja auch bezahlen. Darum hatte ich den schönen Zusatz solidarisch. Da ist sogar die Ich AG mit ihren Einkünften von 350 Euro im Monat dabei, mit einem Beitrag von 35 Euro. 10% sagen sie etwa. Geht gerade noch. Dann kriegen die das Problem ganz einfach umgekehrt. Oh, hoppla. Oben. Ich konnte dem Beckenbauer nicht zumuten, im Jahr 200.000 Euro Krankenversicherung zu bezahlen. Unmöglich. Das Geld ist doch bisher auf den Aktienmarkt geflossen. Aber das soll ich wegnehmen. Also Bemessungsgrenze. Zweitens. Wird es allen Einkommen weggenommen? Ist es ein Stück Verstaatlichung gesellschaftlichen Reichtums, wie sonst die Steuern auch? Aber mit dem dezidierten Zweck, nämlich die Armut halbwegs funktional zu halten. Dann ist es aber logisch, dass man nicht mehr den Ständen überlassen darf, Medizinern, Apothekern, kassenärztlicher Vereinigung und der Versicherung, wie sich diese Funktionalität definiert. Das heißt dann, plötzlich wieder, dann wäre es derselbe Selbstbedienungsladen wie bisher. Wenn schon gesellschaftlicher Reichtum dafür missbraucht wird, dann muss er von Staats wegen, der die Steuer dann ja einzieht, der Sache nach ist das eine Steuer, regeln, was es dafür gibt und nicht gibt. Dann ist die Trennung in staatlicher Zugang zur Gesundheit von der Funktionalität aus definiert und der Rest private Entscheidung. Was wo drunter fällt, fragt mich nicht, sollen die sich überlegen. Es wird eine Dauerdebatte, die ist alle halb so überfällig, weil eben bei allen Entscheidungen, die sie aufmachen, kaum wird sie praktiziert, auffallen wird, dass die Trennung zwischen Privatinteresse, Gesundheitsverbrauch und Funktionalität einfach so ohne weiteres nicht geht. Aber sie machen sie trotzdem. Macht euch nichts vor, es kommt für dich dazu, dass sie die bleiben lassen. Was sich dazu alles einfallen lassen, soll die ausmachen. Das ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Das sind die beiden Dinger. Wo sie, das ist der Hintertreppenwitz für sie, wo sie es immer sofort draufkommen. Das sind sie aus der Praktizierung des Gesundheitswahns rauskommen. Es kann ja auch nichts mehr normal Spaßiges machen, ohne dass Gesundheit ein Thema ist. Früher sind die Leute ein bisschen im Wald spazieren gegangen und das war's dann. Dann wird es entdeckt, Freizeit ist die Gesunderhaltungsinstitution. Zack, als nächstes wurde den Leuten weisgemacht, jetzt müssen sie rumrennen. Da war ein Jogging und so. Weil das furchtbar gesund ist. Dann sind sie gejoggt, dann sind sie beim Arzt gelandet mit kaputten Gelenken und so weiter, weil sie sonst so gejoggt haben. Zack, ist dieser Sport gleich erkannt aus. Ob das immer gesund ist, ist die Frage. Wenn du jetzt deinen Hund spazieren führst, kommen sie entgegen mit Spazierstöcken. Ich mache Powerwalking. Lauter so ein Scheiß. Also selbst da, wo die Leute hingegangen sind und haben gesagt, sie richten quasi ihre Freizeit auch noch richtig drauf aus, diese Voraussetzung an sich dauernd wieder herzustellen, gesund zu sein. Selbst da kommt manchmal dabei raus, dass es halt nichts taugt als Kompensation, dass er erst recht krank wird. Und jetzt willst du das in dieser Grundversicherung scheiden von funktionellem Gebrauch? Aber hallo, jetzt musst du alle halb so ändern. Aber dann tun sie es halt. Und da sind sie draufgekommen, so bin ich auf das Joggen gekommen. Ganz ernsthaft, dass das mit eingebracht wird, zwei beiden Abteilungen, Grundpauschale und der Bürgerversicherung, dass Sport als möglicher, wie haben Sie gesagt, Belastungsausgangspunkt für das Gesundheitswesen besonders berücksichtigt werden muss. Also hier rennt einer aus Spaßentollerei auf den Fußballplatz, zack, kriegt er eine geblättet, Knie kaputt, Krankenhaus kostet Geld. Wie trennt man das davon, wenn einer bei der Arbeit irgendwie eine von Latz geknallt gekriegt hat? Ja, einmal, indem es auch ein Unfall ist, da fällt es ein ins Gesundheitswesen, aber ansonsten Problem. Also ist dieser CDU-Mensch in Hessen drauf gekommen, dass man das über die Sportvereine dann regelt. Es gibt dann ein Sportmodul in der Zusatzversorgung Gesundheit. Den müssen die Vereine regeln, dass jeder den abdrückt, der im Verein ein bisschen intensiver Sport macht. Dann sagen die Vereine, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank, dann kommt doch keiner mehr in den Verein. Und Verein ist doch so furchtbar gesund. Da muss es dann in die Tennisplatzabgabe eingearbeitet werden, oder was es sich da einfallen wird. Das wird ja der Wunsch. Und das andere sind die schönen Debatten, wie sie zum Beispiel mit Brillen und Zähnen laufen. Ist ja jetzt schon in der Gesundheitsreform. Vorher noch im Preis, ist der Zahnersatz jetzt noch Bestandteil der Versicherung, wenn die Brille noch bezahlt. An der Art Debatte merkst du, was die Politiker da für eine Weltsicht haben. Auf der einen Seite sagt der Schröder, am Gebiss soll man sie nicht erkennen. Gleichzeitig sagen sie, ob das unbedingt in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben muss. Haben sie gesagt, nein, muss raus. Soll sich doch jeder entscheiden, ob er Breichen essen will oder Zehen haben will. Kaum sind sie draufgekommen, haben sie gemerkt, es gibt in der Gesellschaft dermaßen viele Leute, die so knapp bei Kasse sind, dass die dort tatsächlich die Versicherung sich nicht leisten würden, weil sie ihr Geld für was anderes brauchen. Und dann entsprechend ohne Zehen in der Gegend rumlatschen würden. Also machen sie dafür wieder eine neue Pflichtversicherung. Dasselbe Thema haben sie mit Brillen gemacht. Werden die bezahlt oder nicht? Und haben sich entschieden, die werden nicht bezahlt. Das Argument war ganz einfach. Wenn einer wirklich eine Brille braucht, dann ist er in allen seinen Belangen so eingeschränkt, wenn er nichts sieht, dass der garantiert alles andere erst mal sausen lässt, bevor er ohne Brille rumrennt. Also wird er die Show selber bezahlen. Also können wir sie rausnehmen. So simpel sind solche Argumente manchmal. Wisst ihr, was da alles drin ist? Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen, Beiträge? Bitte? Gibt es überhaupt einen demografischen Wandel? Demografischen Wandel. Geografisch gibt es auch immer mehr Schwaben, sie nach. Immer mehr Schwaben sind nach Baden und umgekehrt, das ist der geografische Wandel. Ich meine, am besten verrecken sie mit 70, ne? Ja, die Leute sind noch ein wenig älter. Das liegt schon wieder an der Medizin, was sie leistet. Die machen Sachen aushaltbar, die hat früher kein Mensch ausgehalten. Also wenn die Leute auch ein wenig älter. Bloß die Befürworter der Bürgerversicherung haben sie selber ausgerechnet. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Ausgaben für die Gesundheit in der Gesellschaft schneller gestiegen sind als das Bruttoinlandsprodukt. Also liegt alles im Rahmen dessen, wie sich die Produktion gesellschaftlichen Reichtums entwickelt. Also der Reichtum der Gesellschaft wäre absolut dafür ausreichend. Es müsste anteilsmäßig für die Gesundheit nicht mehr ausgegeben werden, inklusive demografischen Wandel, als bisher anteilsmäßig. Das haben sie ausgerechnet. Bloß, da die armen Schlucker, die von Lohnarbeit leben, von diesem Reichtum immer weniger kriegen, wird für die das scheiß Gesundheitswesen langsam unbezahlbar. Das plaudern sie aus, wenn sie für ihre Bürgerversicherung agitieren wollen. Früher sind die Leute, die so zum Arzt kommen sind mit 35, wie es auf der Liste steht, die sind mit 50, 55 an Nagelschwüren und ähnlichen weder das Rentenalter erreicht, noch waren sie mit 65 dann eine Last fürs Gesundheitswesen. Die sind dann halt abgedreht, die waren ausgelutscht. Die Medizin kriegt es heutzutage hin, dass die nochmal 10 Jahre was aushalten und dort sogar im Alter, wenn die Belastung ein wenig nachlässt, dann glatt noch 70 und 75 Jahre alt werden. Und die Natur ist auch nicht gerecht. Die Weiber schaffen dann noch mehr als die Männer. Zehenluder. Man muss nicht dementieren, dass es so Zeug gibt. Na klar, die Leute werden älter. Na und? Manche erlebt sagte dafür gesorgt, dass der gesellschaftliche Reichtum wächst, und dann kriegen sie gesagt, jetzt seid ihr aber zum Teil. Ja, Unverschämtheit. Aber so geht Kapitalismus. Okay, noch ein Hinweis. Wem später halt noch was einfällt, zu dem Thema oder von mir aus zu irgendwas anderem. Es gibt ja nicht bloß das Gesundheitswesen mit der Rente und dem Arbeitsmarkt, richten Sie auch genug an im Moment und tun Sie es genug an. Also wenn man das Zeug in der Debatte bleiben will, es gibt einen Sure Fix, wo man mit der Redaktion vom Gegenstandpunkt einmal in der Woche über Gott und die Welt, aber wenn es geht um die Welt, debattieren kann und solche Fragen klären kann und auch was von heute Abend an Fragen eventuell noch auftaucht oder übrig bleibt, dort anbringen kann. Das ist jeden Mittwoch, 19:30 Uhr, oder? Das Ding heißt Neue Physik, oder? Neubauphysik. Der Website steht. Also jeden Mittwoch, 19:30 Uhr, kann man sich dort streiten. Wollte ich das so jetzt nicht abbrechen. Bloß für den Fall, dass ich abbreche, dass das schon mal gesagt ist. Ach, dann will ich noch was ansagen, bevor er alle abhaut. Am 17. November ist eine empfehlenswerte Veranstaltung hier in der Uni. Da kommt der Dr. Frank Husten, den ich persönlich kenne. Das ist einer der ganz wenigen Profs in der Republik, die wirklich was anderes als nur die Apologie auf der Pfanne haben. Der kommt hierher und hält einen Vortrag im Rahmen der Asta-Woche Bildungsökonomie, oder wie das heißt, zum Nutzen der Uni. Der Mann ist absolut empfehlenswert, ein paar Argumente sind bei dem auch zu hören. Das ist am 17. November, das ist Montag, übernächsten Montag. 19 Uhr. Deshalb weiß ich jetzt nicht. Wird aber wahrscheinlich dann auch auf der Website zu finden sein. Wann haben wir unseren Termin? 5. Dezember. Jo, der letzte Termin am 3. Dezember bin ich nochmal hier zum Vortrag. Warum gibt es Hunger in der dritten Welt? Die WTO mit Ordnung und Kapitalismus in der dritten Welt. Okay, heute nichts mehr gibt.